Thus Brennende Geld, von Ernst Moritz Arndt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das brennende Geld von Ernst Moritz Arndt. Drei Bauern kamen eine Herbstnacht, oder vielmehr früh, als es mehr gegen den Morgen ging, von einer Hochzeit aus dem Kirchdorf Langen geritten. Sie waren Nachbarn, die in einem Dorfe wohnten, und ritten des Weges miteinander nach Hause. Als sie nun aus einem Walde kamen, sahen sie an einem kleinen Busche auf dem Felde ein großes Feuer, das bald wie ein glühender Herd voll Kohlen glimmte, bald wieder in hellen Flammen aufloderte. Sie hielten still und verwunderten sich, was das sein möge, und meinten endlich, es seien wohl Hirten und Schäfer, die es gegen die Nachtkälte angezündet hätten. Da fiel ihnen aber wieder ein, dass es am Schlusse Novembers war und dass in dieser Jahreszeit keine Hirten und Schäfer im Felde zu sein pflegen. Da sprach der Jüngste von den Dreien, ein frecher Gesell, »Nachbarn, hört, da brennt unser Glück, und seid still und lasset uns hinreiten und jeden seine Taschen mit Kohlen füllen. Dann haben wir für all unser Leben genug und können den Grafen fragen, was er für sein Schloss haben will.« Der Älteste aber sprach, »Behüte Gott, dass ich in dieser späten Zeit aus dem Wege reiten sollte. Ich kenne den Reiter zu gut, der da ruft, »Hoho, hallo, halt den Mittelweg!« Der Zweite hätte auch keine Lust. Der Jüngste aber ritt hin, und was sein Pferd auch schnob und sich wehrte und bäumte, er brachte es an das Feuer, sprang ab und füllte sich die Taschen mit Kohlen. Die anderen beiden hatte die Angst ergriffen, und sie waren im sausenden Galopp davon gejagt, und er ließ sie auch ausreißen und holte sie dicht vor Filmnitz wieder ein. Sie ritten nun noch ein Stündchen miteinander und kamen schweigend in ihrem Dorfe an, und keiner konnte ein Wort sprechen. Die Pferde waren aber schneeweiß von Schaum. So hatten sie sich abgelaufen und abgeängstigt. Dem Bauer war auch ungefähr so zumute gewesen, als habe der Feind ihn schon beim Schopf erfasst gehabt. Es brach der helle, lichte Morgen an, als sie zu Hause kamen. Sie wollten nun sehen, was jener gefangen habe, denn seine Taschen hingen ihm schwer genug hinab. So schwer, als seien sie voll der gewichtigsten Dukaten. Er langte hinein, aber auweh! Er brachte nichts als tote Mäuse an den Tag. Die anderen beiden Bauern lachten und sprachen, »Da hast du eine ganze Teufelsbescherung!« Die war der Angst wahrhaftig nicht wert. Vor den Mäusen aber schauderten sie zusammen, versprachen ihrem Gesellen jedoch, keinem Menschen ein Sterbenswort von dem Abenteuer zu sagen. Man hätte denken sollen, dieser Bauer mit den toten Mäusen haben nun für immer genug gehabt. Aber er hat noch weiter gegrübelt über den Haufen brennender Kohlen und bei sich gesprochen. Hättest du nur ein paar Körnlein Salz in der Tasche gehabt und geschwind auf die Kohlen streuen können, so hatte der Schatz wohl oben bleiben müssen und nicht wegleiten können. Und er hat die nächste Nacht wieder ausreiten müssen mit großem Schauder und Grauen, aber er hat es doch nicht lassen können. Denn die Begier nach Geld war mächtiger als die Furcht, und er hat es wieder brennen sehen, genau an der gestrigen Stelle. Bei Tage aber war da nichts zu sehen, sondern sie war grasgrün. Und er ist hingeritten und hat das Salz hineingestreut und seine Taschen voll Kohlen gerafft. Und so ist er im sausenden Galopp nach Hause gejagt und hat sich gehütet, dass er reinen Laut von sich gegeben noch jemand begegnet ist. Denn dann ist es nicht richtig. Aber er hat doch nichts als Kohlen in der Tasche gehabt und ein paar Schillinge, die von den Kohlen geschwärzt waren. Da hat er sich königlich gefreut, als sei dies der Anfang des Glückes und das Handgeld, das die Geister ihm gegeben haben. Er mochte aber die paar losen Schillinge von ungefähr in der Tasche gehabt haben, als er ausritt. Und die Schillinge haben dem armen Mann der sonst ein fleißiger, ordentlicher Bauer war, keine Rast noch Ruhe mehr gelassen. Jede Nacht, die Gott werden ließ, hat ausreiten müssen und seine besten Pferde dabei totgeritten. Man hat es aber nicht gemerkt, dass Schätze gefunden hat, sondern seine Wirtschaft hat von Jahr zu Jahr abgenommen, und endlich ist auf einer Nachtfahrt gar einmal verschwunden. Und man hat von ihm und von seinem Pferde nie etwas wieder gesehen. Seinen Hut aber haben die Leute in dem Schmastersee gefunden. Da muß der böse Feind ihn als Irrlicht hineingelockt haben. Denn braucht solche Künste gegen die, welche sich mit ihm einlassen und ihn suchen. Ende von Das brennende Geld. Dämmerung von Kurt Tucholsky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Mai 2009. Dämmerung von Kurt Tucholsky. Aus Die Weltbühne, 11. März 1920. Es konnte die Augen aufschlagen wie ein richtiger Mensch. Es konnte lange Sätze sprechen und die Arme hin und her schlenkern wie ein richtiger Mensch. Es konnte sich an- und ausziehen, laufen, springen, tanzen und Cricket spielen, Whisky trinken und Zeitungen lesen, alles wie ein richtiger Mensch. Diese Zeit hat etwas durchaus Gespensterhaftes. Die Leute gehen täglich ihren Geschäften nach, machen Verordnungen und durchbrechen sie, halten Feste ab und tanzen, heiraten und lesen Bücher, aber es ist alles nicht wahr. Was man so gemeinhin Kunst und Kultur nennt, sie sind nicht möglich ohne gemeinsame Voraussetzungen. Die sind nicht mehr da. Die Grundfesten wanken. Es ist durchaus nicht allen gemeinsam und selbstverständlich, dass das Vaterland das Höchste ist, woran sich anzuschließen Pflicht und Gewinn sei, sondern das ist sehr bestritten. Es ist durchaus nicht allen gemeinsam, dass die Familie der Endpunkt der Entwicklung und etwas Selbstverständliches sei, das ist sehr bestritten. Es ist durchaus nicht selbstverständlich, dass der Kapitalismus notwendig oder gar nutzbringend sei, das ist sehr bestritten. Sie reden verschiedene Sprachen, die babylonischen Menschen, und sie verstehen einander nicht. Sie sprechen aneinander vorbei und sie haben weniger gemeinsam denn je. Seltsam dieses Bürgertum, und in Deutschland sind alle Bürger, seltsam dieses starre Festhalten an Formen, die leer sind, an Dingen, die es eigentlich nicht mehr gibt. Vorbei, vorbei, fühlt ihr das nicht? Berühmtheiten, die kaum welche sind, denn es dämmert eine Zeit herauf, die das nicht mehr anerkennt. Feste, die keine sind, denn es rumort in der Tiefe und der Boden schwankt leise. Geschäfte, die zwar immer noch nach einem alten Recht abgeschlossen werden, aber die Vorstellungen von diesem Recht lösen sich auf, lösen sich langsam auf wie Kristalle im Wasser und zergehen zu nichts. Wohin führt das alles? Wir versuchen, dem gänzlich Neuen mit den alten Mitteln, den alten Witzchen beizukommen und werden seiner nicht Herr. Das verfängt alles nicht. Humor nicht, Satire nicht, offener Kampf, Gewalt, Propaganda, die Pfeile fallen matt zu Boden. Wohin führt das alles? Wir wissen es nicht. Töricht, sich dagegen zu sträuben, töricht, die Zerfallssymptome zu leugnen. Eine Welt wankt, und ihr haltet an den alten Vorstellungen fest und wollt euch einreden, sie seien so nötig und natürlich wie die Sonne. Empfinden nur wir in den großen Städten das stärker als andere? Haben wir zu wenig Distanz? Leuchtet hier in den Brennpunkten des Hohlspiegels alles stärker auf? Richtig mag sein, daß die Provinz das alles noch nicht fühlt, daß dort noch die Leute über uns und unsern scheinbaren Übereifer lächeln und vermeinen, das gute Alte sei noch nicht tot und werde eines Tages wiederkommen. Es kommt nie wieder, und der 1. August 1914 hat nur beschleunigt, was sowieso schon im Rollen war, in leisem Rollen, und nun stürzt es. Spaßmacher besingen die neue und die alte Zeit, in bürgerlichen Zeitschriften untersucht einer ganz ernsthaft, ob die Exposition in dem neuen Roman des Schriftstellers W. ganz geglückt sei, Theater spielen in viele Akte zerdehnte Aphorismen, die wir ohnehin gewusst haben, Schemen wanken auf der Erde einher, und es ist alles nicht wahr. Der Sinn des Lebens ist in Frage gestellt, und ich glaube fest daran, daß diese grauenvolle Krankheit auch kräftigere Länder als dieses arme Deutschland anfressen wird. Was es ist, weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, daß die russischen Theoretiker es ganz genau wissen. Sie sind sicherlich mehr Werkzeug als Inspiratoren. Werkzeug, wie Luther ein Werkzeug war. Ist es die geknebelte Menschenseele, die nicht mehr Maschine einer Maschine sein will? Ist es das Aufbegehren, der Aufschrei der Mutter selbst? Ich weiß es nicht, ich fühle nur dumpf, dass da etwas herankriecht, das uns alle zu vernichten droht. Uns, das ist unser altes Leben, das sind die grünen Inseln, die wir uns im Strom des lächerlich lauten Getriebes noch zu bauen verstanden haben. Uns, das ist unsere alte Welt, an der wir trotz allem so gehangen haben. Wohin treiben wir? Horcht hin, und ihr hört einen neuen Herzschlag der Zeit. Ich wundere mich jeden Tag, daß noch die Zeitungen erscheinen, daß die Leute ernsthaft über Bilder disputieren, über Musik sich ereifern. Ist das noch wahr? Gibt's das noch? Ein tiefes Erschrecken ist jäh durch alle gegangen, und sie hangen an viel mehr als nur am Geld, wenn sie in blinder Wut die Bolschewisten bekämpfen und bespeien. Es geht um viel mehr als um den Bolschewismus, der ein dummes Schlagwort geworden ist, dazu da, dass sich jeder nationalistische dumme Junge den Mund daran verbrenne. Fest steht und treu, aber ihr wankt, leugnet nicht, ihr wankt. Kultur und Kunst sind ihre verschlungenen Pfade so oft gegangen, daß die Bahnen ausgeschliffen sind. Wir legen sie mit einem Ruck zurück. Die Alten haben nach dem schönen Satz »Der Weg ist das Ziel« freiwillig der Form geopfert, und sie haben weise daran getan. Wir tun es nicht mehr. Wir brauchen die fünf Akte eines Dramas nicht mehr, nicht mehr die feierlichen Formen des Rechts und der verschleierten Egoismen. Wir wissen zu viel, haben zu tief in den Menschen hineingesehen und entblößen ihn fast ganz. Der Materialismus ist eine platte und öde Sache, in der Hand eines Geistigen ist er eine gefährliche Waffe. Lange Reden und dicke Bücher schaffen es nicht mehr. Ungeduldig steht etwas an dem großen Tor und klopft und klopft, und es wird ihm wohl eines Tages aufgetan werden müssen. Manche verkriechen sich, nicht nur die Feigen, auch die Feinen und die Stillen. Sie wollen nicht mehr mittun. Aber es wird mit ihnen etwas getan. Es reißt sie immer wieder hinein. Es hilft gar nichts, Scheuklappen anzutun. Armselig versagt selbst die aus dem Alten herübergenommene Sprache mit den alten Floskeln, mit den schwerfälligen Bildern, mit den Ornamenten einer alten Zeit. Nichts stimmt mehr. Kraftlos fallen die alten Worte herunter, weil sie am Neuen keinen Halt mehr haben. Mit keinem Scherz, keinem Witzwort, keiner Weisheit triffst du in diese Höhen. Das bürgerliche Zeitalter ist dahin. Was jetzt kommt, weiß niemand. Manche ahnen es dumpf und werden verlacht. Die Massen ahnen es dumpf, können sich nicht ausdrücken und werden noch unterjocht. Was sich da träge gegeneinander schiebt, gereizt sich anknurrt und tobend aufeinander losschlägt, im tiefsten ist es der unüberbrückbare Gegensatz zwischen alt und neu, zwischen dem, was war und dem, was sein wird. Das sind Worte, Bolschewismus und Preußentum, Revolution und Konsistenz. Gemeint ist die Angst vor dem Neuen, das keiner kennt. Was wissen wir von der Zeit? Wir stehen davor wie der Wanderer vor der roten Felswand, viel zu nah, um ihre Struktur, geschweige denn ihre Schönheit, zu sehen. Was wissen wir von unserer Zeit? Wir sind ihre Instrumente, und ich glaube, dass der noch ihr Bestes ist, der sich ihr nicht entgegenstemmt. Eine Welle flutet über die Erde. Sie ist nicht rein ökonomischer Natur. Es geht nicht nur ums Fressen und Saufen und Verdienen. Es handelt sich nicht nur um die Frage, wie man die wirtschaftlichen Güter der Welt verteilen wird, wer arbeiten und wer ausnutzen soll, es geht um mehr, um alles. Es scheint wieder eine der Perioden gekommen zu sein, wo ganz von vorn angefangen werden wird, wo wieder der Mensch auf der Scholle steht und Gräser, Tiere und sich selbst mit grenzenlosem Erstaunen betrachtet und die Hände ausstreckt und nichts wissen will als von einem ausgestirnten Himmel und von seiner eigenen Macht. Erwachen Sie aus dem dumpfen Traum von Bräuchen und Kulturen? Dass uns das die Kunst kosten wird, nebenbei. Dass wir die ewigen Werte draufgeben müssen, sei erwähnt. Urtriebe bestehen, aber die Modalitäten ihrer Auswirkung sind keinen immer gültigen Gesetzen unterworfen. Wohin treiben wir? Die Form ist angefressen, an vielen Stellen gesprengt, hinfällig und unnütz. Der Inhalt fiktiv wie des Königs Kleider, man muß an ihn glauben, wenn man ihn sehen will. Wohin treiben wir? Wir lenken schon lange nicht mehr, führen nicht, bestimmen nicht. Ein Lügner, wer's glaubt. Schemen und Gespenster wanken um uns herum. Taste sie nicht an, sie geben nach, zerfallen, sinken um. Es dämmert, und wir wissen nicht, was das ist. Eine Abenddämmerung oder eine Morgendämmerung. Ende von Dämmerung von Kurt Tucholsky, 1920. Der Wille zum Leben von Arthur Schopenhauer aus Die Welt als Wille und Vorstellung, Band 2, Kapitel 28. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Mai 2009. Arthur Schopenhauer aus Kapitel 28, überschrieben Charakteristik des Willens zum Leben, im zweiten Band von Die Welt als Wille und Vorstellung. Um den überschwänglich starken Hang aller Tiere und Menschen, das Leben zu erhalten und möglichst lange fortzusetzen, als ein ursprüngliches und unbedingtes zu erkennen, ist noch erfordert, dass wir uns deutlich machen, dass derselbe keineswegs das Resultat irgendeiner objektiven Erkenntnis vom Werte des Lebens, sondern von aller Erkenntnis unabhängig sei. Oder, mit andern Worten, dass jene Wesen nicht als von vorne gezogen, sondern als von hinten getrieben sich darstellen. Wenn man in dieser Absicht zuvörderst die unabsehbare Reihe der Tiere mustert, die endlose Mannigfaltigkeit ihrer Gestalten betrachtet, wie sie nach Element und Lebensweise stets anders modifiziert sich darstellen, dabei zugleich die unerreichbare und in jedem Individuo gleich vollkommen ausgeführte Künstlichkeit des Baues und Getriebes derselben erwägt, und endlich den unglaublichen Aufwand von Kraft, Gewandtheit, Klugheit und Tätigkeit, den jedes Tier sein Leben hindurch unaufhörlich zu machen hat, in Betrachtung nimmt, wenn man näher darauf eingehend zum Beispiel die rastlose Emsigkeit kleiner, armseliger Ameisen, die wundervolle und künstliche Arbeitsamkeit der Bienen sich vor Augen stellt oder zusieht, wie ein einzelner Totengräber, Necrophorus vespillo, einen Maulwurf von 40-mal seine eigene Größe in 2 Tagen begräbt, um seine Eier hineinzulegen und der künftigen Brut Nahrung zu sichern, hiebei sich vergegenwärtigend, wie überhaupt das Leben der meisten Insekten nichts als eine rastlose Arbeit ist, um Nahrung und Aufenthalt für die aus ihren Eiern künftig erstehende Brut vorzubereiten, welche dann, nachdem sie die Nahrung verzehrt und sich verpuppt hat, ins Leben tritt, bloß um dieselbe Arbeit von vorne wieder anzufangen. Dann auch, wie dem ähnlich das Leben der Vögel größtenteils hingeht mit ihrer weiten und mühsamen Wanderung, dann mit dem Bau des Nestes und Zuschleppen der Nahrung für die Brut, welche selbst im folgenden Jahre die nämliche Rolle zu spielen hat und so alles stets für die Zukunft arbeitet, welche nachher bankrott macht. Da kann man nicht umhin, sich umzusehen nach dem Lohn für alle diese Kunst und Mühe, nach dem Zweck, welchen vor Augen habend die Tiere so rastlos streben, kurzum zu fragen, was kommt dabei heraus? Was wird erreicht durch das tierische Dasein, welches so unübersehbare Anstalten erfordert? Und da ist nun nichts aufzuweisen als die Befriedigung des Hungers und des Begattungstriebes und allenfalls noch ein wenig augenblickliches Behagen, wie es jedem tierischen Individuo zwischen seiner endlosen Not und Anstrengung dann und wann zuteil wird. Wenn man beides, die unbeschreibliche Künstlichkeit der Anstalten, den unsäglichen Reichtum der Mittel und die Dürftigkeit des dadurch Bezweckten und Erlangten nebeneinander hält, so dringt sich die Einsicht auf, dass das Leben ein Geschäft ist, dessen Ertrag bei weitem nicht die Kosten deckt. Am augenfälligsten wird dies an manchen Tieren von besonders einfacher Lebensweise. Man betrachte zum Beispiel den Maulwurf, diesen unermüdlichen Arbeiter. Mit seinen übermäßigen Schaufelpfoten angestrengt zu graben, ist die Beschäftigung seines ganzen Lebens. Bleibende Nacht umgibt ihn, seine embryonischen Augen hat er bloß, um das Licht zu fliehen. Er allein ist ein wahres Animal Nocturnum, nicht Katzen, Eulen oder Fledermäuse, die bei Nacht sehen. Was nun aber erlangt er durch diesen mühevollen und freudeleeren Lebenslauf? Futter und Begattung, also nur die Mittel, dieselbe traurige Bahn fortzusetzen und wieder anzufangen im neuen Individuo. An solchen Beispielen wird es deutlich, daß zwischen den Mühen und Plagen des Lebens und dem Ertrag oder Gewinn desselben kein Verhältnis ist. Dem Leben der sehenden Tiere gibt das Bewusstsein der anschaulichen Welt, obwohl es bei ihnen durchaus subjektiv und auf die Einwirkung der Motive beschränkt ist, doch einen Schein von objektivem Wert des Daseins. Aber der blinde Maulwurf mit seiner so vollkommenen Organisation und seiner rastlosen Tätigkeit auf den Wechsel von Insektenlarven und Hungern beschränkt, macht die Unangemessenheit der Mittel zum Zweck augenscheinlich. In dieser Hinsicht ist auch die Betrachtung der sich selber überlassenen Tierwelt in menschenleeren Ländern besonders belehrend. Ein schönes Bild einer solchen und der Leiden, welche ihr ohne Zutun des Menschen die Natur selbst bereitet, gibt Humboldt in seinen Ansichten der Natur. Auch unterlässt er nicht, auf das analoge Leiden des mit sich selbst alle Zeit und überall entzweiten Menschengeschlechts einen Blick zu werfen. Jedoch wird am einfachen, leicht übersehbaren Leben der Tiere die Nichtigkeit und Vergeblichkeit des Strebens der ganzen Erscheinung leichter faßlich. Die Mannigfaltigkeit der Organisationen, die Künstlichkeit der Mittel, wodurch jede ihrem Element und ihrem Raube angepasst ist, kontrastiert hier deutlich mit dem Mangel irgendeines haltbaren Endzweckes. Stattdessen sich nur augenblickliches Behagen, flüchtiger, durch Mangel bedingter Genuss, vieles und langes Leiden, beständiger Kampf, bellum omnium, jedes ein Jäger und jedes gejagt, Gedränge, Mangel, Not und Angst, Geschrei und Geheul darstellt. Und das geht so fort in saecula saeculorum oder bis einmal wieder die Rinde des Planeten bricht. Junghuhn erzählt, dass er auf Java ein unabsehbares Feld ganz mit Gerippen bedeckt erblickt und für ein Schlachtfeld gehalten habe. Es waren jedoch lauter Gerippe großer, 5 Fuß langer, 3 Fuß breiter und ebenso hoher Schildkröten, welche, um ihre Eier zu legen, vom Meere aus dieses Weges gehen und dann von wilden Hunden, Canis rutilans, angepackt werden, die mit vereinten Kräften sie auf den Rücken legen, ihnen den untern Harnisch, also die kleinen Schilder des Bauches, aufreißen und so sie lebendig verzehren. Oft aber fällt alsdann über die Hunde ein Tiger her. Dieser ganze Jammer nun wiederholt sich 1000 und aber 1000 Mal Jahr aus, Jahr ein. Dazu werden also diese Schildkröten geboren. Für welche Verschuldung müssen sie diese Qual leiden? Wozu die ganze Gräuelszene? Darauf ist die alleinige Antwort: so objektiviert sich der Wille zum Leben. Man betrachte ihn wohl und fasse ihn auf in allen seinen Objektivationen. Dann wird man zum Verständnis seines Wesens und der Welt gelangen. Nicht aber, wenn man allgemeine Begriffe konstruiert und daraus Kartenhäuser baut. Die Auffassung des großen Schauspiels der Objektivation des Willens zum Leben und die Charakteristik seines Wesens erfordert freilich etwas genauere Betrachtung und größere Ausführlichkeit als die Abfertigung der Welt dadurch, daß man ihr den Titel Gott beilegt oder mit einer Niaiserie, wie sie nur das deutsche Vaterland darbietet und zu genießen weiß, erklärt, es sei die Idee in ihrem Anderssein, woran die Pinsel meiner Zeit 20 Jahre hindurch ihr unsägliches Genügen gefunden haben. Freilich nach dem Pantheismus oder Spinozismus, dessen bloße Travestien jene Systeme unsers Jahrhunderts sind, haspelt das alles sich wirklich ohne Ende die Ewigkeit hindurch so fort. Denn da ist die Welt ein Gott, ins Perfektissimum, das heißt, es kann nichts Besseres geben noch gedacht werden. Also bedarf es keiner Erlösung daraus, folglich gibt es keine. Wozu aber die ganze Tragikomödie da sei, ist nicht entfernt abzusehen, da sie keine Zuschauer hat und die Akteurs selbst unendliche Plage ausstehen bei wenigem und bloß negativem Genuss. Nehmen wir jetzt noch die Betrachtung des Menschengeschlechts hinzu, so wird die Sache zwar komplizierter und erhält einen gewissen ernsten Anstrich, doch bleibt der Grundcharakter unverändert. Auch hier stellt das Leben sich keineswegs dar als ein Geschenk zum Genießen, sondern als eine Aufgabe, ein Pensum zum Abarbeiten, und dementsprechend sehen wir, im Großen wie im Kleinen, allgemeine Not, rastloses Mühen, beständiges Drängen, endlosen Kampf, erzwungene Tätigkeit mit äußerster Anstrengung aller Leibes- und Geisteskräfte. Viele Millionen, zu Völkern vereinigt, streben nach dem Gemeinwohl, jeder Einzelne seines eigenen wegen, aber viele Tausende fallen als Opfer für dasselbe. Bald unsinniger Wahn, bald grübelnde Politik hetzt sie zu Kriegen aufeinander. Dann muß Schweiß und Blut des großen Haufens fließen, die Einfälle Einzelner durchzusetzen oder ihre Fehler abzubüßen. Im Frieden ist Industrie und Handel tätig, Erfindungen tun Wunder, Meere werden durchschifft, Leckereien aus allen Enden der Welt zusammengeholt, die Wellen verschlingen Tausende. Alles treibt, die einen sinnend, die andern handelnd. Der Tumult ist unbeschreiblich. Aber der letzte Zweck von dem allen, was ist er? Ephemere und geplagte Individuen eine kurze Spanne Zeit hindurch zu erhalten, im glücklichsten Fall mit erträglicher Not und komparativer Schmerzlosigkeit, der aber auch sogleich die Langeweile aufpasst. Sodann die Fortpflanzung dieses Geschlechts und seines Treibens. Bei diesem offenbaren Missverhältnis zwischen der Mühe und dem Lohn erscheint uns von diesem Gesichtspunkt aus der Wille zum Leben objektiv genommen als ein Tor oder subjektiv als ein Wahn, von welchem alles Lebende ergriffen mit äußerster Anstrengung seiner Kräfte auf etwas hinarbeitet, das keinen Wert hat. Allein bei genauerer Betrachtung werden wir auch hier finden, dass er vielmehr ein blinder Drang, ein völlig grundloser, unmotivierter Trieb ist. Das Gesetz der Motivation nämlich erstreckt sich, wie Paragraph 29 des ersten Bandes ausgeführt worden, nur auf die einzelnen Handlungen, nicht auf das Wollen im Ganzen und überhaupt. Hierauf beruht es, daß, wenn wir das Menschengeschlecht und sein Treiben im Ganzen und Allgemeinen auffassen, dasselbe sich uns nicht, wie wenn wir die einzelnen Handlungen im Auge haben, darstellt als ein Spiel von Puppen, die nach Art der gewöhnlichen durch äußere Fäden gezogen werden, sondern von diesem Gesichtspunkt aus als Puppen, welche ein inneres Uhrwerk in Bewegung setzt. Denn wenn man, wie im obigen Geschehen, das so rastlose, ernstliche und mühevolle Treiben der Menschen vergleicht mit dem, was ihnen dafür wird, ja auch nur jemals werden kann, so stellt das dargelegte Missverhältnis sich heraus, indem man erkennt, daß das zu Erlangende als bewegende Kraft genommen zur Erklärung jener Bewegung und jenes rastlosen Treibens durchaus unzulänglich ist. Was nämlich ist denn ein kurzer Aufschub des Todes, eine kleine Erleichterung der Not, Zurückschiebung des Schmerzes, momentane Stillung des Wunsches, bei so häufigem Siege jener allen und gewissem des Todes? Was könnten dergleichen Vorteile vermögen, genommen als wirkliche Bewegungsursachen, eines durch stete Erneuerung zahllosen Menschengeschlechts, welches unablässig sich rührt, treibt, drängt, quält, zappelt und die gesamte tragikomische Weltgeschichte aufführt, ja, was mehr als alles sagt, ausharrt in einer solchen Spottexistenz so lange als jedem nur möglich? Offenbar ist das alles nicht zu erklären, wenn wir die bewegenden Ursachen außerhalb der Figuren suchen und das Menschengeschlecht uns denken als infolge einer vernünftigen Überlegung oder etwas dieser Analoges als ziehende Fäden, strebend nach jenen ihm dargebotenen Gütern, deren Erlangung ein angemessener Lohn wäre für sein rastloses Mühen und Plagen. Die Sache so genommen würde vielmehr jeder längst gesagt haben, »Le jeu ne vaut pas la chandelle« und hinausgegangen sein. Aber im Gegenteil, jeder bewacht und beschützt sein Leben, gleich wie ein ihm bei schwerer Verantwortlichkeit anvertrautes, teures Pfand, unter endloser Sorge und häufiger Not, darunter eben das Leben hingeht. Das Wofür und Warum, den Lohn dafür, sieht er freilich nicht, sondern er hat den Wert jenes Pfandes unbesehens auf Treu und Glauben angenommen und weiß nicht, worin er besteht. Daher habe ich gesagt, daß jene Puppen nicht von außen gezogen werden, sondern jede das Uhrwerk in sich trägt, vermöge dessen ihre Bewegungen erfolgen. Dieses ist der Wille zum Leben, sich bezeigend als ein unermüdliches Triebwerk, ein unvernünftiger Trieb, der seinen zureichenden Grund nicht in der Außenwelt hat. Er hält die Einzelnen fest auf diesem Schauplatz und ist das Primum mobile ihrer Bewegungen, während die äußern Gegenstände, die Motive, bloß die Richtung derselben im Einzelnen bestimmen, sonst wäre die Ursache der Wirkung gar nicht angemessen. Denn wie jede Äußerung einer Naturkraft eine Ursache hat, die Naturkraft selbst aber keine, so hat jeder einzelne Willensakt ein Motiv, der Wille überhaupt aber keines. Ja, im Grunde ist dies beides eins und dasselbe. Überall ist der Wille als das Metaphysische der Grenzstein jeder Betrachtung, über den sie nirgends hinaus kann. aus der dargelegten Ursprünglichkeit und Unbedingtheit des Willens ist es erklärlich, dass der Mensch ein Dasein voll Not, Plage, Schmerz, Angst und dann wieder voll Langeweile, welches rein objektiv betrachtet und erwogen von ihm verabscheut werden müsste, über alles liebt und dessen Ende, welches jedoch das einzige Gewisse für ihn ist, über alles fürchtet. Demgemäß sehen wir oft eine Jammergestalt, von Alter, Mangel und Krankheit verunstaltet und gekrümmt, aus Herzensgrunde unsere Hülfe anrufen zur Verlängerung eines Daseins, dessen Ende als durchaus wünschenswert erscheinen müsste, wenn ein objektives Urteil hier das Bestimmende wäre. Stattdessen also ist es der blinde Wille, auftretend als Lebenstrieb, Lebenslust, Lebensmut. Es ist dasselbe, was die Pflanze wachsen macht. Diesen Lebensmut kann man vergleichen mit einem Seile, welches über dem Puppenspiel der Menschenwelt ausgespannt wäre und woran die Puppen mittelst unsichtbarer Fäden hingen, während sie bloß scheinbar von dem Boden unter ihnen, dem objektiven Werte des Lebens, getragen würden. Wird jedoch dieses Seil einmal schwach, so senkt sich die Puppe. Reißt es, so muß sie fallen, denn der Boden unter ihr trug sie nur scheinbar, das heißt, das Schwachwerden jener Lebenslust zeigt sich als Hypochondrie, Spleen, Melancholie, ihr gänzliches Versiegen als Hang zum Selbstmord, der alsdann bei dem geringfügigsten, ja einem bloß eingebildeten Anlass eintritt, in dem jetzt der Mensch gleichsam Händel mit sich selbst sucht, um sich totzuschießen. Wie mancher es zum gleichen Zweck mit einem andern macht, sogar wird zur Not ohne allen besondern Anlass zum Selbstmord gegriffen. Belege hiezu findet man in Esquirol de Maladie Mentale, 1838. Und wie mit dem Ausharren im Leben, so ist es auch mit dem Treiben und der Bewegung desselben. Diese ist nicht etwas irgend frei Erwähltes, sondern, während eigentlich jeder gern ruhen möchte, sind Not und Langeweile die Peitschen, welche die Bewegung der Kreisel unterhalten. Daher trägt das Ganze und jedes Einzelne das Gepräge eines erzwungenen Zustandes, und jeder, indem er innerlich träge sich nach Ruhe sehnt, doch aber vorwärts muß, gleicht seinem Planeten, der nur darum nicht auf die Sonne fällt, weil eine ihn vorwärts treibende Kraft ihn nicht dazu kommen lässt. So ist denn alles in fortdauernder Spannung und abgenötigter Bewegung, und das Treiben der Welt geht, einen Ausdruck des Aristoteles de Zoelo, römisch 2, 13 zu gebrauchen, u physei alla bia, motu non naturali, sed violento, vor sich. Die Menschen werden nur scheinbar von vorne gezogen, eigentlich aber von hinten geschoben, nicht das Leben lockt sie an, sondern die Not drängt sie vorwärts. Das Gesetz der Motivation ist, wie alle Kausalität, bloße Form der Erscheinung. Beiläufig gesagt liegt hier der Ursprung des Komischen, des Burlesken, Grotesken, der fratzenhaften Seite des Lebens. Denn wider Willen vorwärts getrieben, gebärdet jeder sich, wie er eben kann, und das so entstehende Gedränge nimmt sich oft possierlich aus, so ernsthaft auch die Plage ist, welche darin steckt. An allen diesen Betrachtungen also wird uns deutlich, dass der Wille zum Leben nicht eine Folge der Erkenntnis des Lebens, nicht irgendwie eine Conclusio ex premissis und überhaupt nichts Sekundäres ist. Vielmehr ist er das Erste und Unbedingte, die Prämisse aller Prämissen und eben deshalb das, wovon die Philosophie auszugehen hat, indem der Wille zum Leben sich nicht in Folge der Welt einfindet, sondern die Welt in Folge des Willens zum Leben. Ende von Der Wille zum Leben von Arthur Schopenhauer. Erinnerungen an Beethoven von Franz Grillparzer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Juni 2009. Franz Grillparzer. Erinnerungen an Beethoven. 1844-1845. Ich lese einen Aufsatz von Herrn Ludwig Rellstab, Beethoven überschrieben, und finde darin meines Verhältnisses zu dem genannten großen Meister, namentlich aber des Operntextes, den ich für ihn geschrieben, in einer Art erwähnt, die nicht ganz richtig ist. Diese Anschuldigung gilt nicht Herrn Rellstab, der ohne Zweifel alles, was ihm Beethoven sagte, bis auf die Worte getreu niederschrieb. Die Ursache dürfte vielmehr in dem traurigen Zustande des Meisters während seiner letzten Jahre liegen, der ihn wirklich Geschehenes und bloß Gedachtes nicht immer deutlich unterscheiden ließ. Was einen großen Mann betrifft, ist immer interessant. Ich will daher unser Zusammentreffen und was daraus erfolgte, nach Möglichkeit treu erzählen. Oder vielmehr, es macht mir Vergnügen, meine Erinnerungen an ihn bei dieser Gelegenheit wieder vor die Seele zu führen und sie hier aufzuzeichnen. Das erste Mal, dass ich Beethoven sah, war in meinen Knabenjahren. Es mochte in den Jahren 1804 oder 5 gewesen sein, und zwar bei einer musikalischen Abendunterhaltung im Hause meines Onkels Joseph Sonnleitner, damaligen Gesellschafters einer Kunst- und Musikalienhandlung in Wien. Außer Beethoven befanden sich noch Cherubini und Abbé Vogler unter den Anwesenden. Er war damals noch mager, schwarz und zwar gegen seine spätere Gewohnheit höchst elegant gekleidet und trug Brillen, was ich mir darum so gut merkte, weil er in späterer Zeit sich dieser Hilfsmittel eines kurzen Gesichtes nicht mehr bediente. Ob er selbst oder ob Cherubini bei dieser Musik spielte, weiß ich mich nicht mehr zu erinnern. Nur dass, als der Bediente bereits das Souper ankündigte, sich Abbé Vogler noch ans Klavier setzte und über ein afrikanisches Thema, das er selbst aus dem Mutterlande herübergeholt, endlose Variationen zu spielen anfing. Die Gesellschaft verlor sich nach und nach während seiner musikalischen Durchführungen in den Speisesaal. Es blieben nur Beethoven und Cherubini zurück. Endlich ging auch dieser, und Beethoven stand allein neben dem hart arbeitenden Manne. Zuletzt verlor auch er die Geduld, ohne dass Abt Vogler, nunmehr ganz allein gelassen, aufhörte, sein Thema in allen möglichen Formen zu liebkosen. Ich selbst war im dumpfen Staunen über das Ungeheuerliche der Sache zurückgeblieben. Was von diesem Augenblicke an weiter geschah, darüber verlässt mich, wie es bei Jugenderinnerungen zu gehen pflegt, mein Gedächtnis völlig. Neben wem Beethoven bei Tische saß, ob er sich mit Cherubini unterhielt, ob sich später Abt Vogler zu ihnen gesellte, es ist, als ob ein dunkler Vorhang sich mir über alles das hingezogen hätte. Ein oder zwei Jahre darauf wohnte ich mit meinen Eltern während des Sommers in dem Dorfe Heiligenstadt bei Wien. Unsere Wohnung ging gegen den Garten. Die Zimmer nach der Straße hatte Beethoven gemietet. Beide Abteilungen waren durch einen gemeinschaftlichen Gang verbunden, der zur Treppe führte. Meine Brüder und ich machten uns wenig aus dem wunderlichen Mann. Er war unterdessen stärker geworden und ging höchst nachlässig, ja unreinlich gekleidet, wenn er brummend an uns vorüberschoss. Meine Mutter aber, eine leidenschaftliche Freundin der Musik, ließ sich hinreißen, je und dann, wenn sie ihn Klavierspielen hörte, auf den gemeinschaftlichen Gang, und zwar nicht an seiner, sondern unmittelbar neben unserer Türe, hinzutreten und andächtig zu lauschen. Das mochte ein paar Mal geschehen sein, als plötzlich Beethovens Tür aufgeht, er selbst heraustritt, meine Mutter erblickt, zurückeilt und unmittelbar darauf, den Hut auf dem Kopfe, die Treppe hinab ins Freie stürmt. Von diesem Augenblicke an berührte er sein Klavier nicht mehr. Umsonst ließ ihn meine Mutter, da ihr alle andern Gelegenheiten abgeschnitten waren, durch seinen Bedienten versichern, daß nicht allein niemand ihn mehr belauschen werde, sondern unsere Türe nach dem Gange verschlossen bleiben und alle ihre Hausgenossen statt der gemeinschaftlichen Treppe sich nur im weiten Umwege des Ausgangs durch den Garten bedienen würden. Beethoven blieb unerweicht und ließ sein Klavier unberührt, bis uns endlich der Spätherbst in die Stadt zurückführte. In einem der darauf folgenden Sommer besuchte ich öfters meine Großmutter, die in dem nahegelegenen Döbling eine Landwohnung innehatte. Auch Beethoven wohnte damals in Döbling. Den Fenstern meiner Großmutter gegenüber lag das baufällige Haus eines wegen seiner Liederlichkeit berüchtigten Bauers. Fleberger hieß er. Dieser Fleberger besaß, außer seinem garstigen Hause, auch eine zwar sehr hübsche, aber vom Rufe eben auch nicht sehr begünstigte Tochter, Liese. Beethoven schien an dem Mädchen vieles Interesse zu nehmen. Noch sehe ich ihn, wie er die Hirschengasse heraufkam, das weiße Schnupftuch am Boden nachschleppend in der rechten Hand, und nun an Flebergers Hoftore stehen blieb, innerhalb dessen die leichtsinnige Schöne, auf einem Heu- oder Mistwagen stehend, unter immerwährendem Gelächter mit der Gabel rüstig herumarbeitete. Ich habe nie bemerkt, daß Beethoven sie anredete, sondern er stand schweigend und blickte hinein, bis endlich das Mädchen, dessen Geschmack mehr auf Bauernbursche gerichtet war, ihn, sei es durch ein Spottwort oder durch hartnäckiges Ignorieren, in Zorn brachte. Dann schnurrte er mit einer raschen Wendung plötzlich fort, unterließ aber doch nicht, das nächste Mal wieder am Hoftore stehen zu bleiben. Ja, sein Anteil ging so weit, daß, als des Mädchens Vater wegen eines Raufhandels beim Trunk in das Dorfgefängnis gesetzt wurde, Kotter genannt, Beethoven sich persönlich bei der versammelten Dorfgemeinde für dessen Freilassung verwendete. Wobei er aber nach seiner Art die gestrengen Ratsherren so stürmisch behandelte, daß wenig fehlte und er hätte seinem gefangenen Schützling unfreiwillige Gesellschaft leisten müssen. Später sah ich ihn höchstens auf der Straße und ein paar Mal im Kaffeehause, wo er sich viel mit einem jetzt seit lange verstorbenen und vergessenen Dichter aus der Novalis-Schlegelschen Gilde, Ludwig Stoll, zu schaffen machte. Man sagte, sie projektierten zusammen eine Oper. Es bleibt unbegreiflich, wie Beethoven von diesem anhaltlosen Schwebler etwas Zweckdienliches, ja überhaupt etwas anderes als allenfalls gut verifizierte Phantastereien erwarten konnte. Unterdessen hatte ich selbst den Weg der Öffentlichkeit betreten. Die Ahnfrau, Sappho, Medea, Ottokar waren erschienen, als mir plötzlich von dem damaligen Oberleiter der beiden Hoftheater, Grafen Moritz Dietrichstein, die Kunde kam, Beethoven habe sich an ihn gewendet, ob er mich vermögen könne, für ihn, Beethoven, ein Opernbuch zu schreiben. Diese Anfrage, gestehe ich es nur, setzte mich in nicht geringer Verlegenheit. Einmal lag mir der Gedanke, je ein Opernbuch zu schreiben, an sich schon fern genug. Dann zweifelte ich, ob Beethoven, der unterdessen völlig gehörlos geworden war und dessen letzte Kompositionen, unbeschadet ihres hohen Wertes, einen Charakter von Herbigkeit angenommen hatten, der mir mit der Behandlung der Singstimmen in Widerspruch zu stehen schien. Ich zweifelte, sage ich, ob Beethoven noch imstande sei, eine Oper zu komponieren. Der Gedanke aber, einem großen Manne vielleicht Gelegenheit zu einem für jeden Fall höchst interessanten Werke zu geben, überwog alle Rücksichten, und ich willigte ein. Unter den dramatischen Stoffen, die ich mir zu künftiger Bearbeitung aufgezeichnet hatte, befanden sich zwei, die allenfalls eine opernmäßige Behandlung zuzulassen schienen. Der eine bewegte sich in dem Gebiete der gesteigertsten Leidenschaft. Aber nebst dem, dass ich keine Sängerin wußte, die der Hauptrolle gewachsen wäre, wollte ich auch nicht Beethoven Anlass geben, den äußersten Grenzen der Musik, die ohnehin schon wie Abstürze drohend dalagen, durch einen halb diabolischen Stoff verleitet, noch näher zu treten. Ich wählte daher die Fabel der Melusine, schied die reflektierenden Elemente nach Möglichkeit aus und suchte, durch Vorherrschen der Chöre, gewaltige Finales und indem ich den dritten Akt beinahe melodramatisch hielt, mich den Eigentümlichkeiten von Beethovens letzter Richtung möglichst anzupassen. Mit dem Kompositeur früher über den Stoff zu konferieren, unterließ ich, weil ich mir die Freiheit meiner Ansicht erhalten wollte, auch später Einzelnes geändert werden konnte und endlich ihm ja freistand, das Buch zu komponieren oder nicht. Ja, um ihm in letzterer Beziehung gar keine Gewalt anzutun, sandte ich ihm das Buch auf demselben Wege zu, auf dem die Anforderung geschehen war. Er sollte durch keine persönliche Rücksicht irgendeiner Art bestimmt oder in Verlegenheit gesetzt werden. Ein paar Tage darauf kam Schindler, der damalige Geschäftsmann Beethovens, derselbe, der später seine Biografie geschrieben hat, zu mir und lud mich im Namen seines Herrn und Meisters, der unwohl sei, ein, ihn zu besuchen. Ich kleidete mich an und wir gingen auf der Stelle zu Beethoven, der damals in der Vorstadt Landstraße wohnte. Ich fand ihn in schmutzigen Nachtkleidern auf einem zerstörten Bette liegend, ein Buch in der Hand. Zu Häupten des Bettes befand sich eine kleine Türe, die, wie ich später sah, zur Speisekammer führte und die Beethoven gewissermaßen bewachte. Denn als in der Folge eine Magd mit Butter und Eiern heraustrat, konnte er sich mitten im eifrigen Gespräche doch nicht enthalten, einen prüfenden Blick auf die herausgetragenen Quantitäten zu werfen, was ein trauriges Bild von den Störungen seines häuslichen Lebens gab. Wie wir eintraten, stand Beethoven vom Lager auf, reichte mir die Hand, ergoß sich in Ausdrücke des Wohlwollens und kam sogleich auf die Oper zu sprechen. »Ihr Werk lebt hier«, sagte er, indem er auf die Brust zeigte. In ein paar Tagen ziehe ich aufs Land, und da will ich sogleich anfangen, es zu komponieren. Nur mit dem Jägerchor, der den Eingang macht, weiß ich nichts anzufangen. Weber hat 4 Hörner gebraucht. Sie sehen, daß ich da ihrer 8 nehmen müßte. Wo soll das hinführen? Obwohl ich die Notwendigkeit dieser Schlussfolge nichts weniger als einsah, erklärte ich ihm doch, der Jägerchor könne, unbeschadet des Ganzen, geradezu wegbleiben. Mit welchem Zugeständnis er sehr zufrieden schien, und weder damals noch später hat er irgend sonst eine Einwendung gegen den Text gemacht, noch eine Änderung verlangt. Ja, er bestand darauf, gleich jetzt einen Kontrakt mit mir zu schließen. Die Vorteile aus der Oper sollten gleich zwischen uns geteilt werden, und so weiter. Ich erklärte ihm, der Wahrheit gemäß, daß ich bei meinen Arbeiten nie auf ein Honorar oder dergleichen gedacht hätte. Wodurch es auch kam, daß mir dieselben, die ich, Uhland ausgenommen, für das Beste halte, was Deutschland seit dem Tode seiner großen Dichter hervorgebracht, allesamt kaum so viel eingetragen, als einem Verstorbenen oder Lebendigen oder Halbtoten ein einziger Band ihrer Reisenovellen und Phantasiebilder. Am wenigsten solle zwischen uns davon die Rede sein. Er möge mit dem Buche machen, was er wolle, ich würde nie einen Kontrakt mit ihm schließen. Nach vielem Hin- und Herreden oder vielmehr Schreiben, da Beethoven Gesprochenes nicht mehr hörte, entfernte ich mich, indem ich versprach, ihn in Hetzendorf zu besuchen, wenn er einmal dort eingerichtet sein würde. Ich hoffte, er hätte das Geschäftliche seiner Idee aufgegeben. Schon nach ein paar Tagen aber kam mein Verleger Wallishauser zu mir und sagte, Beethoven bestünde auf der Abschließung eines Kontraktes. Wenn ich mich nun nicht dazu entschließen könnte, sollte ich mein Eigentumsrecht auf das Buch ihm, Wallishauser, abtreten, er würde dann das Weitere mit Beethoven abmachen, der davon schon präveniert sei. Ich war froh, der Sache loszuwerden, ließ mir von Wallishauser eine mäßige Summe auszahlen, zedierte ihm alle Rechte der Autorschaft und dachte nicht weiter daran. Ob sie nun wirklich einen Kontrakt abgeschlossen haben, weiß ich nicht, muß es aber glauben, weil sonst Wallishauser nicht unterlassen haben würde, mir über sein aufs Spiel gesetzte Geld nach Gewohnheit den Kopf voll zu jammern. Ich erwähne alles dies nur, um zu widerlegen, was Beethoven zu Herrn Rellstab sagte. Er habe anders gewollt als ich. Er war damals vielmehr so fest entschlossen, die Oper zu komponieren, daß er schon auf die Anordnung von Verhältnissen dachte, die erst nach der Vollendung eintreten konnten. Im Laufe des Sommers besuchte ich mit Herrn Schindler Beethoven auf seine Einladung in Hetzendorf. Ich weiß nicht, sagte mir Schindler auf dem Wege, oder hatte mir jemand schon früher gesagt, Beethoven sei durch dringende bestellte Arbeiten bisher verhindert worden, an die Komposition der Oper zu gehen. Ich vermied daher, das Gespräch darauf zu bringen. Wir gingen spazieren und unterhielten uns so gut, als es halb sprechend, halb schreibend, besonders im Gehen, möglich ist. Noch erinnere ich mich mit Rührung, daß Beethoven, als wir uns zu Tische setzten, ins Nebenzimmer ging und selbst 5 Flaschen herausbrachte. Eine setzte er vor Schindlers Teller, eine vor das seine, und 3 stellte er in Reihe vor mich hin, wahrscheinlich um mir in seiner wild naiven, gutmütigen Art auszudrücken, daß ich Herr sei zu trinken, wie viel mir beliebte. Als ich ohne Schindler, der in Hetzendorf blieb, nach der Stadt zurückfuhr, bestand Beethoven darauf, mich zu begleiten. Er setzte sich zu mir in den offenen Wagen. Statt aber nur bis an die Grenze seines Umkreises, fuhr er mit mir bis zur Stadt zurück, an deren Toren er ausstieg und, nach einem herzlichen Händedruck, den anderthalb Stunden langen Heimweg allein antrat. Indem er aus dem Wagen stieg, sah ich ein Papier auf der Stelle liegen, wo er gesessen hatte. Ich glaubte, er hatte es vergessen und winkte ihm, zurückzukommen. Er aber schüttelte mit dem Kopfe und mit lautem Lachen, wie nach einer gelungenen Hinterlist, lief er nur um so schneller in der entgegengesetzten Richtung. Ich entwickelte das Papier, und es enthielt genau den Betrag des Fuhrlohns, den ich mit meinem Kutscher bedungen hatte. So entfremdet hatte ihn seine Lebensweise allen Gewohnheiten und Gebräuchen der Welt, daß ihm gar nicht einfiel, welche Beleidigung unter allen andern Umständen in einem solchen Vorgange gelegen hatte. Ich nahm übrigens die Sache, wie sie gemeint war, und bezahlte lachend meinen Kutscher mit dem geschenkten Gelde. Später sah ich ihn, ich weiß nicht mehr wo, nur noch einmal wieder. Er sagte mir damals, Ihre Oper ist fertig. Ob er damit meinte, fertig im Kopfe, oder ob die unzähligen Notatenbücher, in die er einzelne Gedanken und Figuren zu künftiger Verarbeitung nur ihm allein verständlich aufzuzeichnen pflegte, vielleicht auch die Elemente jener Oper bruchstückweise enthielten, kann ich nicht sagen. Gewiss ist, daß nach seinem Tode sich nicht eine einzige Note vorfand, die man unzweifelhaft auf jenes gemeinschaftliche Werk hätte beziehen können. Ich blieb übrigens meinem Vorsatze getreu, ihn, auch nicht auf das Leiseste, daran zu erinnern, und kam, da mir auch die Unterhaltung auf schriftlichem Wege lästig war, nicht mehr in seine Nähe, bis ich, in schwarzem Anzuge und eine brennende Fackel in der Hand, hinter seinem Sarge herging. Zwei Tage vorher kam Schindler des Abends zu mir mit der Nachricht, daß Beethoven im Sterben liege, und seine Freunde von mir eine Rede verlangten, die der Schauspieler Anschütz an seinem Grabe halten sollte. Ich war um so mehr erschüttert, als ich kaum etwas von der Krankheit wußte, suchte jedoch, meine Gedanken zu ordnen, und des andern Morgens fing ich an, die Rede niederzuschreiben. Ich war in die zweite Hälfte gekommen, als Schindler wieder eintrat, um das Bestellte abzuholen, denn Beethoven sei eben gestorben. Da tat es einen starken Fall in meinem Innern. Die Tränen stürzten mir aus den Augen. Und wie es mir auch bei sonstigen Arbeiten ging, wenn wirkliche Rührung mich übermannte, ich habe die Rede nicht in der Prägnanz vollenden können, in der sie begonnen war. Sie wurde übrigens gehalten, die Leichengäste entfernten sich in andächtiger Rührung, und Beethoven war nicht mehr unter uns. Ich habe Beethoven eigentlich geliebt. Wenn ich von seinen Äußerungen nur wenig wieder zu erzählen weiß, so kommt es vorzüglich daher, weil mich an einem Künstler nicht das interessiert, was er spricht, sondern was er macht. Wenn Sprechen einen Maßstab für Künstlerwert abgäbe, so wäre Deutschland gegenwärtig ebenso voll von Künstlern, als es in der Tat leer ist. Ja, der eigentlichen Schöpfungskraft kommt nur jenes bereits im Talent gegebene, gleichsam gebundene Denkvermögen zugute, das sich instinktmäßig äußert und die Quelle von Leben und individueller Wahrheit ist. Je weiter der Kreis, umso schwerer seine Erfüllung, je größer die Masse, umso schwieriger ihre Belebung. Als Goethe noch wenig wußte, schrieb er den ersten Teil des Faust. Als das ganze Reich des Wissenswürdigen ihm geläufig war, den zweiten. Von Einzelnem, was Beethoven sagte, fällt mir nachträglich nur noch ein, dass er Schillern sehr hoch hielt, dass er das Los der Dichter gegenüber den Musikern als das Beglücktere pries, weil sie ein weiteres Gebiet hätten. Endlich, dass Webers Euryanthe, die damals neu war und mir mißfiel, ihm gleich wenig zu gefallen schien. Im Ganzen dürften es doch Webers Erfolge gewesen sein, die in ihm den Gedanken hervorriefen, selbst wieder eine Oper zu schreiben. Er hatte sich aber so sehr an einen ungebundenen Flug der Fantasie gewöhnt, daß kein Opernbuch der Welt imstande gewesen wäre, seine Ergüsse in gegebenen Schranken festzuhalten. Er suchte und suchte und fand keines, weil es für ihn keines gab. Es hätte ihn doch sonst einer der vielen Stoffe, die ihm Herr Rellstab vorschlug, besonders eh ihn noch Mängel der Ausführung zurückschrecken konnten, wenigstens in der Idee anziehen müssen. Mein Opernbuch, als dessen Eigentümer ich mich nicht mehr betrachten konnte, kam später durch die Buchhandlung Wallishauser in die Hände Konradin Kreuzers. Wenn keiner der jetzt lebenden Musiker der Mühe wert findet, es zu komponieren, so kann ich mich darüber nur freuen. Die Musik liegt ebenso im Argen als die Poesie, und zwar aus dem nämlichen Grunde, dem Misskennen des Gebietes der verschiedenen Künste. Die Musik strebt, um sich zu erweitern, in die Poesie hinüber, wie die Poesie ihrerseits in die Prosa. Dies weiter auseinanderzusetzen scheint nicht an der Zeit, solange Kunstphilosophen, Kunsthistoriker, ich denke hier an Gervinus und ähnliche Halbwisser, die die Unfähigkeit für ihr eigenes Fach als eine Befähigung für jedes Fremde ansehen, solange derlei sachunkundige Schwätzer den deutschen Kunstboden innehaben. Von dem gesunden Sinne der Nation ist übrigens zu erwarten, dass sie sich der Herrschaft der Worte baldmöglichst entziehen und wieder auf Sachen und Taten zurückkommen werde. Zum Schlusse noch ein paar Reimzeilen, die ich vor kurzem niedergeschrieben und für die ich keine bessere Stelle weiß. Es geht ein Mann mit raschem Schritt. Nun freilich geht sein Schatten mit. Er geht durch Dickicht, Feld und Korn, und all sein Streben ist nach vorn. Ein Strom will hemmen seinen Mut, er stürzt hinein und teilt die Flut. Am andern Ufer steigt er auf, setzt fort den unbezwungnen Lauf. Nun an der Klippe angelangt, holt weit er aus, daß jedem bangt. Ein Sprung! Und sieh da, unverletzt hat er den Abgrund übersetzt. Was andern schwer, ist ihm ein Spiel. Als Sieger steht er schon am Ziel. Nur hat er keinen Weg gebahnt, der Mann mich an Beethoven mahnt. Ende von Erinnerungen an Beethoven von Franz Grillparzer. Eine Korrespondenz zwischen mir und meinem Vetter von Matthias Claudius. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Juni 2009. Eine Korrespondenz zwischen mir und meinem Vetter von Matthias Claudius. Hochedelgeborener, hoch zu ehrender Herr Vetter, ich habe euer Hochedelgeboren etwas zu sagen und zu fragen, daran mir doch gelegen ist und darüber ich seit einiger Zeit in einer Art von Verlegenheit bin. Seht, meine Kinder wachsen heran, und ich weiß nicht, ob ich sie soll vernünftig oder unvernünftig werden lassen. verstehen euer Hochedelgeboren wohl, wie das zu verstehen ist. Eigentlich unvernünftig will ich sie nicht haben, das kann der Herr Vetter auch wohl denken, warum sollte ich sie unvernünftig haben wollen, so toll werde ich ja nicht sein, das können euer Hochedelgeboren wohl denken. Aber ob es vielleicht mehr als eine Vernunft gibt, ich kann in die heurige mich nicht finden. Sie nennen Dinge vernünftig, die ich unvernünftig, und Dinge unvernünftig, die ich vernünftig finde. Da bin ich nun zwischen Tür und Angel und weiß nicht, ob ich eine unvernünftige Vernunft oder eine vernünftige Unvernunft vorziehen soll. Als zum Exempel, da haben Sie das bekannte Ding von der permanenten Aufklärung und dass von nun an alles mit Vernunftgründen getrieben und gezwungen werden soll. Das Ding scheint mir gar artig und bequem, und ich habe es so gerne begreifen wollen, aber ich kann es nicht begreifen. Das kann ich wohl begreifen, dass Vernunftgründe dahin gehören, wo sie hingehören. Aber das kann ich nicht begreifen, dass sie da hingehören, wo sie nicht hingehören, und ich komme immer darauf zurück, wo sie nicht dienen, da gehören sie nicht hin, und wo sie nicht hingehören, was sollen sie da? Lacht man doch über jenen Prediger, der am Ufer stand und den Fischen predigte. Dem Herrn Vetter kann ich's wohl sagen, ich habe auch einmal unter der Hand mit dieser neuen Art und Kunst einen kleinen Versuch bei meinen Kindern gemacht. Aber das wäre mir fast übel bekommen, und die Jungens hätten mich bald zum Hause hinaus räsoniert. Flugs ergriff ich wieder die strikte Observanz und halte seitdem strenge auf Gehorsam, und das geht viel besser. Auch ist, dünkt mich, Gehorsam an sich etwas Löbliches und Liebliches, und man kann ein Kind, das aufs Wort gehorcht, und so ein Enfant raisonneur nicht nebeneinander sehen, ohne das eine zu lieben und dem andern die Rute zu gönnen. Es gibt freilich gute Gründe für alles, was ein Kind tun muß, aber selten kann das Kind die verstehen, und oft darf es sie nicht wissen, wenn nicht mehr verdorben als gut gemacht werden soll. Wie denn nun? Soll nun alles stehen und liegen bleiben, und weil das Warum nicht an den Mann will, auch das Was an den Nagel gehängt werden? Ich denke, man wehrt lieber der ersten Not und gewöhnt die Kinder einstweilen an das Was. Das Warum ist ein heimlicher Schatz, der ihnen aufbewahrt bleibt und der am besten vorderhand mit Fidei Commis belegt wird, bis sie zu Verstand kommen. Dann mögen sie ihn finden und einsäckeln und uns im Grabe danken. Aber ich gehe noch weiter, Herr Vetter, und sage, dass oft unvernünftige Gründe, die helfen, Gott vergeb mir die Sünde, besser sind als vernünftige, die nicht helfen. Der Herr Vetter weiß, dass die Wahrheit einem ehrlichen Kerl über alles geht. So gibt es auch Unwahrheiten und Aberglauben, die durchaus ausgerottet und nicht geduldet werden müssen. Ich meine nur, dass die Vernunft nicht immer geradezu und ohne Unterschied zufahren muß, und dass es Fälle gibt, wo es besser ist, sich, um einer guten Absicht willen, bis weiter so gut zu helfen, als man kann. Nimmt man es doch keinem Menschen übel, wenn er seinen Freund hinters Licht führt, um ihm eine Freude zu machen und ihn auf einen Fleck hinzubringen, wo er ihn haben will und wo er ihn mit der Wahrheit nicht hinbringen konnte, ohne das ganze Spiel zu verderben. Ich will ein Exempel geben. Der Herr Vetter weiß, die Kinderstuben sage, dass neugeborene Kinder nicht allein gelassen werden dürfen, weil sonst der Alp das Kind holt und dafür einen Wechselbalg in die Wiege legt. Nun will ich gerade nicht dafür stehen, dass es Wechselbälge gibt. Ich für meine Person habe nie keinen gesehen. Es möchte denn sein, daß die Wärterin der Vernunft derzeit nicht auf ihrer Hut gewesen wäre. Aber ich weiß, daß gute Gründe vorhanden sind, die Wärterinnen glauben zu machen, daß sie neugeborne Kinder nicht aus den Augen lassen dürfen, und daß diese Gründe bei allen Wärterinnen nicht rechtskräftig sind. Wenn nun jemand, der das auch wußte und die Natur der Wärterinnen besser kannte als unsereins, wenn nun der den Alb- und Wechselbalg inventiert hätte, um allen neugeborenen Kindern einen Dienst zu tun. Wer ist der Klügste, der, der den Wechselbalg auf die Bahn brachte, oder der Ritter St. Georg, der ihn mit seinem Lichtspeer erlegte? Aber es gibt doch vielleicht keine Wechselbälge. Wohl wahr. Aber wer weiß, wie viel es vielleicht nicht gibt von dem, was andere täglich inventieren, und wer kann sagen, ob alle die hochberühmten Kinder, die in der philosophischen Wiege gewiegt werden, echt sind? Was schadet denn ein Wechselbalg mehr oder weniger, wenn er sonst nur kein Gift unterm Schwanze führt? Der Erfinder des Wechselbalgs mochte wohl auch wissen, daß es keine Wechselbälge gibt, aber er stellte sich dumm, weil er Gutes stiften wollte. Wer die Kunst versteht, verrät den Meister nicht. Aber der Ritteraufklärer St. Georg verstand die Kunst nicht, plapperte die Sache aus und störte das Gute. Und ist das so etwas Großes und des Geschreies wert? Der Herr Vetter mag nun sagen, wer recht hat, der, der sich klug dünkt, oder der, der sich dumm stellt. Und ob alte Leute nicht Kinder und Kälbermaß wissen müssen und so weiter. Und so viel von dem ersten Punkt oder von Aufklärung und Aberglauben. Der zweite Punkt betrifft Glauben und den allgemeinen Sturm, den die Vernunft itziger Zeit auf geoffenbarte Religion läuft. Und da habe ich mich bei euer Hochedelgeboren gehorsamst erkundigen wollen, ob es damit auch wohl Not haben sollte. Ich zwar kann es mir kaum einbilden, denn, sieht der Herr Vetter, ich habe sans comparaison nur ein Geheimnis, Dinte zu machen, und das ist ja nur ein kleines und schlechtes Geheimnis, alle Welt macht Dinte. Aber lass die Vernunft mir doch einmal a priori mein Rezept raten. Und was einer nicht raten kann und nicht weiß, darüber kann er, dünkt mich, doch eigentlich nicht urteilen und richten. Doch die Vernunft soll so überaus kunstreich sein, daß sie das kann. Nun, so mag sie denn beweisen und bewiesen haben, so viel sie will, daß meine Kunst, Dinte zu machen, nicht tauge und daß es gar solch eine Kunst nicht gebe. Aber was geht das mein Rezept an? Hab ich's darum weniger und wird es darum keine gute Dinte machen? Und doch will die Vernunft über das Geheimnis der Religion richteln. Und wenn der Schäker noch was Bessers an ihrer Stelle zu geben hätte, aber das fehlt viel. Was sie natürliche Religion nennen, ist wohl eine feine äußerliche Zucht, aber es ist nicht würdig und wohlgeschickt. Dem Menschen muß etwas wahr und heilig sein. Und das muß nicht in seinen Händen und nicht in seiner Gewalt sein, sonst ist auf ihn kein Verlaß, weder für andere noch für ihn selbst. Was soll doch einer für Furcht vor Götter haben, die er selbst inventiert und gemacht hat? Und was kann er von ihnen für Trost erwarten? Auch ist das scharfsinnigste Gemächt der Selbstgöttler eigentlich nur zum Staat und für die guten Tage, und ich hab's mehrmal gesehen, Vetter. wenn's was gilt, so lassen Sie die Ohren hängen. Und nun zum Beschluss noch eine Frage. Soll ich meine Kinder die kritische Philosophie studieren lassen oder nicht studieren lassen? Die Meinungen über diese Philosophie sind so verschieden. Einige sagen, dass sie von nichts zu etwas, und andere wieder, dass sie von etwas zu nichts führe. Nun ist mir das Nichts von jeher in der Seele zuwider gewesen, und ich habe nie können recht dahinter kommen, was es eigentlich für ein Ding ist. Ich mag es sonst wohl, dass meine Kinder von allem mitsprechen können. Nur muß es sie nicht verderben, verdorben will ich sie nicht haben, für keinen Preis. Ich wollte sie so gerne gut haben, lieber Vetter. Gib mir Rat dazu, und ich lasse mir einen Finger für dich abhacken, der ich die Ehre habe, mit besonderer Hochachtung zu sein, hochedelgeborner, hoch zu ehrender Herr Vetter, euer hochedelgeborn, ganz gehorsamer Diener, etc. Antwort: Spart den Finger, Vetter, denn wenn ich euch probaten Rat geben könnte, so wäre er doch zu wenig, und für das, was ich euch geben kann, ist er viel zu viel. Ich protegiere eure Philosophie mit Leib und Seele, Vetter, doch rate ich immer, dass ihr eure Kinder vernünftig werden lasset. Mit den Produkten der Zeit müsst ihr es so genau nicht nehmen. Die Vernunft ist heuer Mode, und ihr wisst wohl, wie es mit den Modewaren ist. Sie sind nicht immer solide gearbeitet und können es bei der Menge, die gefordert wird, und bei der Verschiedenheit der Lieferanten auch nicht sein. Übrigens halten sie ihre Zeit und so weiter. Was den zweiten Punkt oder den Sturm, der auf geoffenbarte Religion gelaufen wird, anlangt, da sollte ich nicht denken, Vetter, dass es damit Not hätte. Haltet ihr nur euer Dintenrezept unter Schloss und seid ganz ruhig. Die Leute zu Eleusis hatten Weiland auch ein Rezept, Dinte oder sonst etwas zu machen, und darin rät die Vernunft nun schon an die 3000 Jahre, und noch hat sie es nicht geraten. Gewisse Talente kann man ihr nicht absprechen, und es mag wohl sein, dass einige Leute sie zu scheel ansehen und zu despektierlich von ihr denken und sprechen, aber verlass dich sicher darauf, dass es Dinge gibt, die sie, ungeholfen, nicht kann und nicht weiß. Seht, es ist eigens mit ihr bestellt. Wo in abstracto gespielt wird, da ist sie sehr behende, in die Karten zu gucken und ihr Spiel zu machen. Aber bei dem Positiven will es nicht fort. Und, Vetter, wenn sie auch euer und aller Welt Geheimnisse raten könnte und geraten hätte, so liegt doch das Geheimnis der Religion sehr sicher, denn das ist einzig und sonderer Art. Deswegen blieben auch sonst die größten Weltweisen, wie zum Beispiel Newton, Baco, Boyle etc., wenn sie Geheimnisse der Natur oder der Kunst geraten hatten, vor diesem mit Bescheidenheit und Respekt stehen. Und wenn das neuerer Zeit nicht geschieht, so geschieht das nicht, weil die neuen Newtons besser und mehr wüssten, warum sie weitergehen, denn das fällt ihnen selbst wohl nicht ein, sondern weil sie nicht mehr wissen und verlernt haben, warum sie stehen bleiben sollten. Es geschieht, weil gewisse Leute, die sonst wenigstens den Wohlstand respektierten, dahin verfallen sind, selbst weiterzugehen und es hierin einer dem andern zuvorzutun. Und weil die Welt nach und nach leichtsinnig gemacht und gewöhnt ist, sich dergleichen Dinge gefallen zu lassen oder gar zu bewundern. Bewundere du dergleichen Dinge nicht und bleibe auf deinem Wege. Du brauchst denn auch nicht umzukehren, wenn der Rausch vorüber sein wird. Wir fühlen wohl alle die großen Schwierigkeiten der Abschaffung aller Imperative und der Verwandlung der Moralität in Heiligkeit. Aber darum, wir haben die Idee der Sache, die Tradition sagt, sie ist wahr und ist geschehen, und uns alle in unserm Innersten verlangt und dürstet danach. Dass du es nicht begreifen kannst, das hat nichts zu sagen. Wie viel kannst du nicht begreifen, oder lieber, was kannst du begreifen von dem, was vor Augen ist? Und dies liegt hinter dem Berge. Wenn einer für sich es nicht glauben kann, so ist das gut. Ein ehrlicher Mann kann nicht glauben, was er nicht glauben kann. Will er aber andere Leute auch nicht glauben lassen und eine Sache leugnen und bestreiten, die so viele gescheute und tugendhafte Menschen glauben und geglaubt haben, so ist das nicht gut, und man muss ihn der edlen Bescheidenheit erinnern. Und wenn er gar beweisen will, dass die Sache nicht möglich sei, so muss man ihm gerade ins Gesicht lachen. Endlich auf eure Frage wegen der kritischen Philosophie kann ich euch nicht anders als zweischneidig antworten. Seht, diese Philosophie hat viel Gelenke und ist fein ineinander gefügt, und es gehört Talent dazu, zu folgen und sich durchzuarbeiten. Sind eure Kinder also muntere Bursche, die da wissen, was sie wollen, und die an Mut und Geist gerade keinen Mangel haben, so lasst sie daran gehen und sich versuchen und ihre Kräfte üben. Sie werden nicht ruhen, bis sie durchhin sind, und dann sehen, was sie haben, und das wird ihnen den Magen nicht verderben. Sind sie aber nur mittelmäßige Gesellen, so macht ihnen diese Philosophie schwarz und haltet sie davon zurück. Denn sie bleiben doch nur darin hängen wie die Lerchen im Netz, und das treibt das Geblüte zu Kopf und taugt nicht. Zwar, sie würden nicht alleine hängen, und es würde ihnen an Gesellschaft nicht fehlen, aber es ist das doch eine unbequeme Art zu existieren. Und da lob ich mir die Philosophen, die sich setzen, wie die Allerneuesten tun. Lebt wohl, Vetter, der ich auch die Ehre habe zu sein, euer ganz gehorsamer Diener, etc. Ende von »Eine Korrespondenz zwischen mir und meinem Vetter« von Matthias Claudius. Der Jude Shylock im Kaufmann von Venedig von Ludwig Börne. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Juni 2009. Der Jude Shylock im Kaufmann von Venedig von Ludwig Börne. 1828. Als nach geendigtem Schauspiele die Frauenzimmer nach Hause kamen, erzählten sie, der Gastspieler, der den Shylock dargestellt, sei hervorgerufen worden, habe sich wie üblich zierlich bedankt und habe unter anderm gesagt: »Ein solches Ungeheuer wie Shylock finde man zum Glück in der Wirklichkeit nie.« Da war ich recht froh, daß ein schlimmer Husten mich abgehalten, der Vorstellung beizuwohnen. Doch vielleicht hatte der menschenfreundliche Mann nur aus Gutmütigkeit so gesprochen. Es leben in dieser Stadt viele und reiche Juden, die von ihren christlichen Mitbürgern gehaßt und geneckt werden. Weil nun der fremde Schauspieler der christlichen Einwohnerschaft die Schadenfreude gewährt, zu seinem Benefize den Kaufmann von Venedig zu wählen, wollte er den Juden, die das Haus bevölkern helfen, wohl auch etwas Artiges sagen. Aber ernst dürfte es ihm mit seiner wunderlichen Rede nicht gewesen sein, sonst hätte er gezeigt, daß er seine Rolle gar nicht verstanden. Ob es in der Natur jüdische Menschenfresser und Vampire gibt oder nicht, darauf kommt es hier nicht an. Aber daran ist sehr viel gelegen, dass man nicht glaube, der große Dichter habe uns einen kleinen Judenspiegel für einen Batzen, nach Art des Hund Radowski, zeigen wollen. Wenn der Himmel uns unwissenden Menschen einen Propheten wie Shakespeare schickt, so geschieht es wahrlich nicht bloß, dass er uns lesen lehre, sondern zu größerer Botschaft. Überhaupt ist Shakespeares Sendung das Predigen und das Lehren nicht. Wollte er aber einmal ein Schulmeister sein, so dachte er im Kaufmann von Venedig gewiss eher daran, den Christen als den Juden eine Lehre zu geben. Shylocks Judentümlichkeit in Ehren gehalten, diese schöne Moral, die alle ungemünzten Leidenschaften verachtet, ist doch sich selbst zum Trotze etwas Großes, etwas Erhabenes in ihm, das auf seine eigene Niedrigkeit mit Stolz herabsehen darf. Shylock ist ein gestiegener Jude, ein Racheengel. Er hat sich zu einer Höhe hinauf empfunden, wo er fähig wird, etwas zu tun, das nicht seinem Beutel wuchert, etwas zu tun für alle. Er will sein geschmähtes, niedergetretenes Volk an dessen Peiniger, dem Christenvolke, rächen. Den Geldteufel in Shylock verabscheuen wir, den geplagten Mann bedauern wir, aber den Rächer unmenschlicher Verfolgung lieben und bewundern wir. Glaube man ja nicht, es sei eine Kleinigkeit, einem guten christlichen Manne ein Pfund Fleisch aus der Brust zu schneiden. Das ist wohl eine Kleinigkeit für einen bösen Christen, aber nicht für einen Juden. Der Jude kann grausam sein von Geist, aber von Herzen ist er es nie. Er hat ein weiches, mürbe geschlagenes Herz. Er ist mitleidig. Er kann kein Blut sehen. Wer weiß, ob es Shylock ausgeführt, wer weiß, ob ihm das Messer, das er so schadenfroh an seiner Sohle gewetzt, nach dem ersten Tropfen Blutes nicht aus den Händen gefallen wäre. Antonio hätte wagen dürfen, es darauf ankommen zu lassen. Und welche Opfer bringt Shylock seiner Rache? 3000, 6000, 9000 Dukaten. Und die Dukaten der Juden, das sind keine gewöhnlichen Dukaten, die sind viel mehr wert als die andern. Ihre Liebe zu ihnen vergrößert sie in ihren Augen. Und nicht bloß diese Summe wagt er wagt mehr, die Zinsen dieser Summe, denn mehr ist dem Juden der Gewinn als der Besitz. Konnte Antonio nicht bezahlen zur Verfallzeit? Aber Shylock vertraut den Rachegöttern, vertraut den Meeresstürmen und den gefährlichen Winden böser Gerüchte, und sie täuschen ihn nicht. Auch lasse man sich von Shylock ja nicht irre machen, wenn er sagt, er hasse Antonio, weil dieser wie ein Narr Geld ohne Zinsen verleihe und dadurch die Zinsen in Venedig herunterbringe, und durch seine Entfernung werde er im Handel gewinnen. Nein, darum hasst Shylock den Antonio nicht. Die christliche Kaufmannschaft in Venedig wird auch nicht aus lauter edlen Antonios bestanden haben, und ein Mann allein, sei er noch so reich, kann den Wert des Geldes nicht verringern. Shylock ist ein Jude. Er schämt sich vor sich selbst, bares Geld einer Einbildung aufzuopfern, und er sucht sich darum, etwas weiß zu machen. Schwärmt auch der Jude einmal, weiß er doch, dass er krank ist. Aber krank ist Shylock wirklich. Nicht den Handelsfeind, den Glaubensfeind verfolgt er in Antonio und gibt im Fieberwahnsinne vollwichtige Dukaten für eine luftige Empfindung hin. Der Schauspieler, der die Rolle des Shylock übernimmt, mag zusehen, wie er damit fertig wird. Der blutdürstige Hass des Juden soll uns entsetzen, wie jede Glaubenswut, wie jeder Wahnsinn, aber Ekel und Abscheu darf er nicht erwecken, gleich einer körperlichen Krankheit. Shylocks vermaledeite Geldsucht und die Krämpfe, in die gestörter Eigennutz seine Seele werfen, sollen unser Inneres empören, aber lächerlich sollen wir das nicht finden. Wenn uns der leibhaftige Teufel erscheint, ist wahrlich nicht Zeit zum Lachen. Nun aber im Teufel den Gott zu zeigen, durch eine Sandwüste von Sünde bis zur kleinen Quelle der Liebe vorzudringen, die so weit entfernt, so verborgen rieselt, das gibt wohl dem darstellenden Künstler Arbeit genug. Denn Shakespeare tut nicht wie gewöhnliche Menschen und gewöhnliche Dichter, die, es ihrem Herzen oder ihrer Kunst bequem zu machen, lebende, vermischte Dinge, gleich Scheidekünstlern, in ihre toten Elemente auflösen, reine Charaktere darstellen, diese lieben, jene hassen, diese anziehen, jene abstoßen. So tut Shakespeare nicht. Er nimmt nicht Partei, er gibt keinem Recht als der Sittlichkeit, die lauter im Leben nie erscheint, sondern lässt die Erscheinungen miteinander hadern und mischt sich nicht in ihren Streit. Der Dichter hat alles Mögliche getan, den Christenhass des Juden zu rechtfertigen, und mit gleicher Anstrengung bemühte er sich, den Judenhass des Christen zu entschuldigen. Wie sollte Shylock den Antonio nicht hassen, umso mehr hassen, je besser und edler der Mann ist. Antonio ist gut, edel und hülfreich, nur nicht für den Juden. Er beschimpft ihn vor den Augen aller Welt, er misshandelt ihn, wo und so oft er ihm begegnet. Ja, in dem nämlichen Augenblicke, da er seine Gefälligkeit, sein Geld, braucht, vermag er es nicht über sich, seinen Hass, seine Verachtung zu verbergen, und der gute, edle Antonio, der seinem Freunde Bassanio alles aufopfert, ist doch nicht edel genug, dem Freunde zuliebe einem Juden gütige Worte zu geben. Dann entführt ein Windbeutel von Christ Shylocks Tochter. Diese beraubt und verlässt ihren alten Vater, und nur erst mit dem Vorsatze, eine Christin zu werden, beginnt sie ihre Bekehrung damit, den Vater zu verachten, weil er ein Jude ist. Das könnte wohl das Blut einer Taube in Drachenblut verwandeln. Der Christ hasst den Juden. Der Jude vergilt es dem Christen, und indem er es tut, rächt Shylock die verspottete Tugend auch an sich selbst. Er gibt Geld hin, sein Volk zu rächen, und erfährt, dass Gold nicht Herr der Welt ist, wie der Jude glaubt, sondern dass Liebe mächtiger ist als Gold, selbst im Juden. So oft ich Shakespeare lese, habe ich einen wahren Kummer, daß er nicht in unsern Tagen lebt, sie uns klar zu machen. Es ist, als geschähen die Geschichten nicht auf die gehörige Art, wenn kein rechter Meister da ist, der sie auf die gehörige Art erzählt. Ein Charakter, ein Verhältnis, die dieser große Dichter nicht geschildert, weil sie ihm unbekannt waren, ist wie ein Buch ohne Titel, dessen Inhalt wir erst zusammenlesen müssen. Es geschieht oft, dass große Zeiten keine großen Geschichtsschreiber, Dichter oder Künstler finden, die fähig wären, sie würdig zu beschreiben, zu schildern oder bildlich darzustellen. Die vornehmen Geschichten sind zu stolz, zu unruhig oder zu beschäftigt, gewöhnlichen Künstlern ruhig zu sitzen. Diese können ihre Züge nur im Fluge erhaschen oder müssen warten, bis die Zeit gestorben, um dann von ihrer Leiche einen Abguß zu nehmen, dem das Leben fehlt wie dem Urbilde. Einem Maler wie Shakespeare aber halten die Zeiten stille, wohlwissend, daß die Natur nur der Kunst ihre Unsterblichkeit verdankt. Wie hätte Shakespeare unsere Shylocks, die großen Shylocks mit christlichen Ordensbändern auf jüdischem Roquelaure geschildert? Wie hätte er die papierverkehrenden Shylocks ohne Roquelaure gezeichnet, die das Fleisch und Blut ganzer Völker in Scheinen besitzen und die nicht mit Lumpen Papier, sondern mit Papier Lumpen machen? Wie hätte er die Ruchlosen dahingemalt, welchen Gott ein Finanzminister ist, der spricht, es werde, und es wird eine papierene Welt, Adam der erste Bankier, das Paradies ein seliger Pari-Stand der Staatspapiere, der Sündenfall der erste Fall der Kurse, welchen die Blätter der Geschichte Metallik, Bankaktien, Partiale sind, welchen der jüngste Tag ein Ultimo ist. Gott Mars, der dem Ruhme, der Ehre, dem Glücke der Völker, dem Glauben, dem Rechte und andern solchen schnöden Dingen die Ruhe der Kurse aufgeopfert, ein vermaledeiter Bessier. Sultan Mahmud, der Beschützer der christlichen Papiere, ein großer Mann, ein gewaltig großer Mann, ein zweiter Josua. Der österreichische Beobachter, das sechste Buch Moses. O, wie hätte Shakespeare, dieser große Wechselmäkler zwischen Natur und Kunst, der das Geld der einen gegen das Papier der andern eintauscht, die Geheimnisse der Börsenherzen aufgedeckt. Wie hätte er unsere Börsenleute dahingestellt, welche die Griechen ein Lumpenvolk schelten? Hört ihr Catos Asche lachen? Was hat der venezianische Shylock getan? 3000 gute Dukaten für ein armes Pfund Christenfleisch hingegeben. Das Gelüste war wenigstens teuer bezahlt. Aber unsere Shylocks, Alten und Neuen Testaments, ersäufen für ein Achtelchen ganz Hellas, als wär's ein blindes Kätzchen. Der Shylock von Venedig war ein Lamm, ein Kind, eine gute Seele, und doch hat der Schauspieler oben in Frankfurt gesagt, ein Ungeheuer wie Shylock gäbe es nicht in der Natur, und Shakespeare sei ein Verleumder. O guter Schauspieler! Die Geschichte lügt, wenn sie Menschen Christen nennt, weil ihre Ahnen Wurst gegessen. Aber Shakespeare lügt nicht. Ende von Der Jude Shylock im Kaufmann von Venedig von Ludwig Börne. Über den Denunzianten. Eine Vorrede zum dritten Teile des Salon von Heinrich Heine. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Juni 2009. Heinrich Heine, über den Denunzianten, eine Vorrede zum dritten Teile des Salon. Erstdruck als Broschüre, Hamburg, Hoffmann und Campe, 1837. Ich habe diesem Buche einige sehr unerfreuliche Bemerkungen voranzuschicken und viel mehr über das, was es nicht enthält, als über den Inhalt selbst mich auszusprechen. Was Letzteren betrifft, so steht zu berichten, dass ich von den florentinischen Nächten die Fortsetzung, worin mancherlei Tagesinteressen ihr Echo fanden, nicht mitteilen konnte. Die Elementargeister sind nur die deutsche Bearbeitung eines Kapitels aus meinem Buche De l'Allemagne. Alles, was ins Gebiet der Politik und der Staatsreligion hinüberspielte, ward gewissenhaft ausgemerzt, und nichts blieb übrig als eine Reihe harmloser Märchen, die, gleich den Novellen des Decamerone, dazu dienen könnten, jene pestilenzielle Wirklichkeit, die uns dermalen umgibt, für einige Stunden zu vergessen. Das Gedicht, welches am Schlusse des Buches, habe ich selber verfasst, und ich denke, es wird meinen Feinden viel Vergnügen machen. Ich habe kein besseres geben können. Die Zeit der Gedichte ist überhaupt bei mir zu Ende. Ich kann wahrhaftig kein gutes Gedicht mehr zutage fördern, und die Kleindichter in Schwaben, statt mir zu grollen, sollten sie mich vielmehr brüderlichst in ihre Schule aufnehmen. Das wird wohl auch das Ende des Spaßes sein, daß ich in der schwäbischen Dichterschule mit Fallhütchen auf dem Kopf neben den andern auf das kleine Bänkchen zu sitzen komme und das schöne Wetter besinge, die Frühlingssonne, die Maienwonne, die Gelbfeiglein und die Quetschenbäume. Ich hatte längst eingesehen, daß es mit den Versen nicht mehr recht vorwärts ging, und deshalb verlegte ich mich auf gute Prosa. Da man aber in der Prosa nicht ausreicht mit dem schönen Wetter, Frühlingssonne, Maienwonne, Gelbfeiglein und Quetschenbäumen, so mußte ich auch für die neue Form einen neuen Stoff suchen. Dadurch geriet ich auf die unglückliche Idee, mich mit Ideen zu beschäftigen, und ich dachte nach über die innere Bedeutung der Erscheinungen, über die letzten Gründe der Dinge, über die Bestimmung des Menschengeschlechts, über die Mittel, wie man die Leute besser und glücklicher machen kann, und so weiter. Die Begeisterung, die ich von Natur für diese Stoffe empfand, erleichterte mir ihre Behandlung, und ich konnte bald in einer äußerst schönen, vortrefflichen Prosa meine Gedanken darstellen. Aber ach, als ich es endlich im Schreiben so weit gebracht hatte, da ward mir das Schreiben selber verboten. Ihr kennt den Bundestagsbeschluss vom Dezember 1835, wodurch meine ganze Schriftstellerei mit dem Interdikte belegt ward. Ich weinte wie ein Kind. Ich hatte mir so viel Mühe gegeben mit der deutschen Sprache, mit dem Akkusativ und Dativ. Ich wußte die Worte so schön aneinander zu reihen wie Perl an Perl. Ich fand schon Vergnügen an dieser Beschäftigung, sie verkürzte mir die langen Winterabende des Exils. Ja, wenn ich Deutsch schrieb, so konnte ich mir einbilden, ich sei in der Heimat bei der Mutter. Und nun ward mir das Schreiben verboten. Ich war sehr weich gestimmt, als ich an den Bundestag jene Bittschrift schrieb, die ihr ebenfalls kennt und die von manchem unter euch als gar zu untertänig getadelt worden. Meine Konsulenten, deren Responsa ich bei diesem Ereignisse einholte, waren alle der Meinung, ich müsse ein Großspektakel erheben, große Memoiren anfertigen, darin beweisen, daß hier ein Eingriff in Eigentumsrechte stattfände, daß man mir nur durch richterlichen Urteilsspruch die Ausbeutung meiner Besitztümer, meiner schriftstellerischen Fähigkeiten untersagen könne, daß der Bundestag kein Gerichtshof und zu Erkenntnissen nicht befugt sei, dass ich protestieren, künftigen Schadenersatz verlangen, kurz Spektakel machen müsse. Zu dergleichen fühlte ich mich aber keineswegs aufgelegt. Ich hege die größte Abneigung gegen alle deklamatorische Rechthaberei, und ich kannte zu gut den Grund der Dinge, um durch die Dinge selbst aufgebracht zu sein. Ich wußte im Herzen, daß es durchaus nicht darauf abgesehen war, durch jenes Interdikt mich persönlich zu kränken. Ich wußte, daß der Bundestag nur die Beruhigung Deutschlands beabsichtigend, aus bester Vorsorge für das Gesamtwohl gegen den Einzelnen mit Härte verfuhr. Ich wußte, daß es der schnödesten Angeberei gelungen war, einige Mitglieder der erlauchten Versammlung, handelnde Staatsmänner, die sich mit der Lektüre meiner neueren Schriften gewiß wenig beschäftigen konnten, über den Inhalt derselben irre zu leiten und ihnen glauben zu machen, ich sei das Haupt einer Schule, welche sich zum Sturze aller bürgerlichen und moralischen Institutionen verschworen habe. Und in diesem Bewusstsein schrieb ich nicht eine Protestation, sondern eine Bittschrift an den Bundestag, worin ich, weit entfernt seine oberrichtlichen Befugnisse in Abrede zu stellen, den betrübsamen Beschluss als ein Kontumatialurteil betrachtete und, auf alten Präzedenzien fußend, demütigst bat, mich gegen die im Beschlusse angeführten Beschuldigungen vor den Schranken der erlauchten Versammlung verteidigen zu dürfen. Von der Gefährdung meiner pekuniären Interessen tat ich keine Erwähnung. Eine gewisse Scham hielt mich davon ab. Nichtsdestoweniger haben viele edle Menschen in Deutschland, wie ich aus manchen errötenden Stellen ihrer Trostbriefe ersah, aufs tiefste gefühlt, was ich verschwieg. Und in der Tat, wenn es schon hinlänglich betrübsam ist, daß ich, ein Dichter Deutschlands, fern vom Vaterlande im Exile leben muß, so wird es gewiß jeden fühlenden Menschen doppelt schmerzen, daß ich jetzt noch obendrein meines literarischen Vermögens beraubt werde, meines geringen Poetenvermögens, das mich in der Fremde wenigstens gegen physisches Elend schützen konnte. Ich sage dies mit Kummer, aber nicht mit Unmut. Denn wen sollte ich anklagen? Nicht die Fürsten, denn ein Anhänger des monarchischen Prinzips, ein Bekenner der Heiligkeit des Königtums, wie ich mich seit der Juliusrevolution trotz dem bedenklichsten Gebrülle meiner Umgebung gezeigt habe, möchte ich wahrlich nicht mit meinen besonderen Beklagnissen dem verwerflichen Jakobinismus einigen Vorschub leisten. Auch nicht die Räte der Fürsten kann ich anklagen, denn, wie ich aus den sichersten Quellen erfahren, haben viele der höchsten Staatsmänner den exzeptionellen Zustand, worin man mich versetzt, mit würdiger Teilnahme bedauert und baldigste Abhülfe versprochen. Ja, ich weiß es, nur wegen der Langsamkeit des Geschäftsgangs ist die Abhülfe noch nicht gesetzlich an den Tag getreten, und vielleicht, während ich diese Zeilen schreibe, wird dergleichen in Deutschland zu meinen Gunsten promulgiert. Selbst entschiedenste Gegner unter den deutschen Staatsmännern haben mir wissen lassen, daß die Strenge des erwähnten Bundestagsbeschlusses nicht den ganzen Schriftsteller treffen sollte, sondern nur den politischen und religiösen Teil desselben. Der poetische Teil desselben dürfe sich unverhindert aussprechen, in Gedichten, Dramen, Novellen, in jenen schönen Spielen der Phantasie, für welche ich so viel Genie besitze. Ich könnte fast auf den Gedanken geraten, man wolle mir einen Dienst leisten und mich zwingen, meine Talente nicht für undankbare Themata zu vergeuden. In der Tat, sie waren sehr undankbar, haben mir nichts als Verdruß und Verfolgung zugezogen. Gottlob, ich werde mit Gendarmen auf den besseren Weg geleitet, und bald werde ich bei euch sein, ihr Kinder der schwäbischen Schule. und wenn ich nicht auf der Reise den Schnupfen bekomme, so sollt ihr euch freuen, wie fein meine Stimme, wenn ich mit euch das schöne Wetter besinge, die Frühlingssonne, die Maienwonne, die Gelbfeiglein, die Quetschenbäume. Dieses Buch diene schon als Beweis meines Fortschreitens nach hinten. Auch hoffe ich, die Herausgabe desselben wird weder oben noch unten zu meinem Nachteile missdeutet werden. Das Manuskript war zum größten Teile schon seit einem Jahre in den Händen meines Buchhändlers. Ich hatte schon seit anderthalb Jahren mit demselben über die Herausgabe stipuliert und es war mir nicht möglich, diese zu unterlassen. Ich werde zu einer andern Zeit mich ausführlicher über diesen Umstand aussprechen. Er steht nämlich in einiger Verbindung mit jenen Gegenständen, die meine Feder nicht berühren soll. Dieselbe Rücksicht verhindert mich, mit klaren Worten das Gespinste von Verleumdungen zu beleuchten, womit es einer in den Annalen deutscher Literatur unerhörten Angeberei gelungen ist, meine Meinungen als staatsgefährlich zu denunzieren und das erwähnte Interdikt gegen mich zu veranlassen. Wie und in welcher Weise dieses geschehen, ist notorisch. Auch ist der Denunziant, der literarische Mouchard, schon längst der öffentlichen Verachtung verfallen. Es ist purer Luxus, wenn nach so vielen edlen Stimmen des Unwillens auch ich noch hinzutrete, um über das klägliche Haupt des Herrn Wolfgang Menzel in Stuttgart die Ehrlosigkeit, die Infamia, auszusprechen. Nie hat deutsche Jugend einen ärmeren Sünder mit witzigeren Ruten gestrichen und mit glühenderem Hohne gebrandmarkt. Er dauert mich wahrlich, der Unglückliche, dem die Natur ein kleines Talent und Cotta ein großes Blatt anvertraut hatten und der beides so schmutzig, so miserabel missbrauchte. Ich lasse es dahingestellt sein, ob es das Talent oder das Blatt war, wodurch die Stimme des Herrn Menzel so weitreichend gewesen, daß seine Denunziation so betrübsam wirken konnte, daß beschäftigte Staatsmänner, die eher Literaturblätter als Bücher lesen, ihm aufs Wort glaubten. So viel weiß ich, sein Wort mußte um so lauter erschallen, je ängstlichere Stille damals in Deutschland herrschte. Die Stimmführer der Bewegungspartei hielten sich in einem klugen Schweigen versteckt oder saßen in wohlvergittertem Gewahrsam und harrten ihres Urteils, vielleicht des Todesurteils. Höchstens hörte man manchmal das Schluchzen einer Mutter, deren Kind in Frankfurt die Konstablerwache mit dem Bajonette eingenommen hatte und nicht mehr hinaus konnte. Ein Staatsverbrechen, welches gewiß ebenso unbesonnen wie strafwürdig war und den feinörigsten Argwohn der Regierungen überall rechtfertigte. Herr Menzel hatte sehr gut seine Zeit gewählt zur Denunziation jener großen Verschwörung, die unter dem Namen »Das junge Deutschland« gegen Thron und Altar gerichtet ist und in dem Schreiber dieser Blätter ihr gefährlichstes Oberhaupt verehrt. Sonderbar! Und immer ist es die Religion und immer die Moral und immer der Patriotismus, womit alle schlechten Subjekte ihre Angriffe beschönigen. Sie greifen uns an nicht aus schäbigen Privatinteressen, nicht aus Schriftstellerneid, nicht aus angeborenem Knechtsinn, sondern um den lieben Gott, um die guten Sitten und das Vaterland zu retten. Herr Menzel, welcher jahrelang, während er mit Herrn Gutzkow befreundet war, mit kummervollem Stillschweigen zugesehen, wie die Religion in Lebensgefahr schwebte, gelangt plötzlich zur Erkenntnis, daß das Christentum rettungslos verloren sei, wenn er nicht schleunigst das Schwert ergreift und dem Gutzkow von hinten ins Herz stößt. Um das Christentum selber zu retten, muß er freilich ein bißchen unchristlich handeln, doch die Engel im Himmel und die Frommen auf der Erde werden ihm die kleinen Verleumdungen und sonstigen Hausmittelchen, die der Zweck heiligt, gern zugute halten. Wenn einst das Christentum wirklich zugrunde ginge, vor welchem Unglück uns die ewigen Götter bewahren wollen, so würden es wahrlich nicht seine Gegner sein, denen man die Schuld davon zuschreiben müßte. Auf jeden Fall hat sich unser Herr und Heiland, Jesus Christus, nicht bei Herrn Menzel und dessen bayerischen Kreuzbrüdern zu bedanken, wenn seine Kirche auf ihrem Felsen stehen bleibt. Und ist Herr Menzel wirklich ein guter Christ, ein besserer Christ als Gutzkow und das sonstige junge Deutschland? Glaubt er alles, was in der Bibel steht? Hat er immer die Lehren des Bergpredigers strenge befolgt? Hat er immer seinen Feinden verziehen, nämlich allen denen, die in der Literatur eine glänzendere Rolle spielten als er? Hat Herr Menzel seine linke Wange sanftmütig hingehalten, als ihm der Buchhändler Frank auf die rechte Wange eine Ohrfeige oder, schwäbisch zu sprechen, eine Maulschelle gegeben? Hat Herr Menzel Witwen und Waisen immer gut rezensiert? War er jemals ehrlich? War sein Wort immer Ja oder Nein? Wahrlich nein. Nächst einer geladenen Pistole hat Herr Menzel nie etwas mehr gescheut als die Ehrlichkeit der Rede. Er war immer ein zweideutiger Duckmäuser, halb Hase, halb Wetterfahne, grob und windig zu gleicher Zeit wie ein Polizeidiener. Hätte er in jenen ersten Jahrhunderten gelebt, wo ein Christ mit seinem Blute Zeugnis geben mußte für die Wahrheit des Evangeliums, da wäre er wahrlich nicht als Verteidiger desselben aufgetreten, sondern vielmehr als der Ankläger derer, die sich zum Christentume bekannten und die man damals des Atheismus und der Immoralität beschuldigte. Wohnte Herr Menzel in Peking statt in Stuttgart, so schriebe er jetzt vielleicht lange delatorische Artikel gegen das junge China, welches, wie aus den jüngsten Dekreten der chinesischen Regierung hervorgeht, eine Rotte von Bösewichtern zu sein scheint, die durch Schrift und Wort das Christentum verbreiten und deshalb von den Mandarinen des himmlischen Reiches für die gefährlichsten Feinde der bürgerlichen Ordnung und der Moral erklärt werden. Ja, nächst der Religion ist es die Moral, für deren Untergang Herr Menzel zittert. Ist er vielleicht wirklich so tugendhaft, der unerbittliche Sittenwart von Stuttgart? Eine gewisse physische Moralität will ich Herrn Menzel keinesweges absprechen. Es ist schwer, in Stuttgart nicht moralisch zu sein. In Paris ist es schon leichter, das weiß Gott. Es ist eine eigene Sache mit dem Laster. Die Tugend kann jeder allein üben. Er hat niemand dazu nötig als sich selber. Zu dem Laster aber gehören immer zwei. Auch wird Herr Menzel von seinem Äußern aufs Glänzendste unterstützt, wenn er das Laster fliehen will. Ich habe eine zu vorteilhafte Meinung von dem guten Geschmacke des Lasters, als dass ich glauben dürfte, es würde jemals einem Menzel nachlaufen. Der arme Goethe war nicht so glücklich begabt, und es war ihm nicht vergönnt, immer tugendhaft zu bleiben. Die schwäbische Schule sollte ihrem nächsten Musenalmanach das Bildnis des Herrn Menzel voransetzen, es wäre sehr belehrsam. Das Publikum würde gleich bemerken, er sieht gar nicht aus wie Goethe. Und mit noch größerer Verwunderung würde man bemerken, dieser Held des Deutschtums, dieser Vorkämpe des Germanismus, sieht gar nicht aus wie ein Deutscher, sondern wie ein Mongole, jeder Backenknochen ein Kalmück. Dieses ist nun freilich verdrießlich für einen Mann, der beständig auf Nationalität pocht, gegen all das Fremdländische unaufhörlich loszieht und unter lauter Teutomanen lebt, die ihn nur als einen nützlichen Verbündeten, jedoch keineswegs als einen reinen Stammgenossen betrachten. Wir aber sind keine altdeutsche Rassenmäkler, wir betrachten die ganze Menschheit als eine große Familie, deren Mitglieder ihren Wert nicht durch Hautfarbe und Knochenbau, sondern durch die Triebe ihrer Seele, durch ihre Handlungen offenbaren. Ich würde gern, wenn es Herrn Menzel Vergnügen machte, ihm zugestehen, daß er ein makelloser Abkömmling Teutz, wo nicht gar ein legitimer Enkel Hermanns und Thusneldens sei, wenn nur sein Inneres, sein Charakter, seine Handlungen eine solche Annahme rechtfertigen könnten, aber diese widersprechen seinem Germanentume noch weit bedenklicher als sein Gesicht. Die erste Tugend der Germanen ist eine gewisse Treue, eine gewisse schwerfällige, aber rührend großmütige Treue. Der Deutsche schlägt sich selbst für die schlechteste Sache, wenn er einmal Handgeld empfangen oder auch nur im Rausche seinen Beistand versprochen. Er schlägt sich alsdann mit seufzendem Herzen, aber er schlägt sich, wie auch die bessere Überzeugung in seiner Brust murre, er kann sich doch nicht entschließen, die Fahne zu verlassen, und er verlässt sie am allerwenigsten, wenn seine Partei in Gefahr oder vielleicht gar von feindlicher Übermacht umzingelt ist. Dass er alsdann zu den Gegnern überliefe, ist weder dem deutschen Charakter angemessen noch dem Charakter irgendeines anderen Volkes, aber in diesem Falle noch gar als Denunziant zu agieren, das kann nur ein Schurke. Und auch eine gewisse Scham liegt im Wesen der Germanen. Gegen den Schwächeren oder Wehrlosen wird er nimmermehr das Schwert ziehen, und den Feind, der gebunden und geknebelt zu Boden liegt, wird er nicht antasten, bis derselbe seiner Bande entledigt und wieder auf freien Füßen steht. Herr Menzel aber schwang seinen Flammberg am liebsten gegen Weiber. Er hat sie zu Dutzenden niedergesäbelt, die deutschen Schriftstellerinnen, arme Wesen, die, um Brot für ihre Kinder zu erwerben, zur Feder gegriffen und der rohen öffentlichen Verspottung nichts als heimliche Tränen entgegensetzen konnten. Er hat gewiß uns Männern einen wichtigen Dienst geleistet, indem er uns von der Konkurrenz der weiblichen Schriftsteller befreite. Er hat vielleicht auch der Literatur dadurch genützt, aber ich möchte in einem solchen Feldzuge meine Sporen nimmermehr erworben haben. Auch gegen Herrn Gutzko, und wäre Gutzko ein Vatermörder gewesen, hätte ich nicht meine Philippika donnern mögen, während er im Kerker lag oder gar vor Gericht stand. Und ich bin weit davon entfernt, auf alle germanischen Tugenden Anspruch zu machen, vielleicht am wenigsten auf eine gewisse Ehrlichkeit, die ebenfalls als ein besonderes Kennzeichen des Germanentums zu betrachten ist. Ich habe manchem Toren ins Gesicht gesagt, er sei ein Weiser, aber ich tat es aus Höflichkeit. Ich habe manchen Verständigen einen Esel gescholten, aber ich tat es aus Hass. Niemals habe ich mich der Zweideutigkeit beflissen, ängstlich die Ereignisse abwartend, in der Politik wie im Privatleben, und gar niemals lag meinen Worten ein erbärmlicher Eigennutz zugrunde. Von der Menzelschen Politik in der Politik darf ich hier nicht reden, wegen der Politik. Übrigens ist das öffentliche Leben des Herrn Menzel sattsam bekannt, und jeder weiß, daß sein Betragen als württembergischer Deputierter ebenso heuchlerisch wie lächerlich. Über sein Privatschelmenleben kann ich, schon wegen Mangel an Raum, ebenfalls nicht reden. Auch seiner literarischen Gaunerstreiche will ich hier nicht erwähnen. Es wäre zu langweilig, wenn ich ausführlich zeigen müsste, wie Herr Menzel, der ehrliche Mann, von den Autoren, die er kritisiert, ganz andere Dinge zitiert, als in ihren Büchern stehen, wie er statt der Originalworte lauter sinnverfälschende Synonyme liefert und so weiter. Nur die kleine humoristische Anekdote, wie nämlich Herr Menzel dem alten Baron Cotta seine deutsche Literatur zum Verlag anbot, kann ich des Spaßes wegen nicht unerwähnt lassen. Das Manuskript dieses Buches enthielt am Schlusse die großartigsten Lobsprüche auf Cotta, die jedoch keineswegs denselben verleiteten, das geforderte Honorar dafür zu bewilligen. Es schmeichelte aber immerhin dem seligen Baron, sich mal recht tüchtig gelobt zu sehen, und als bald darauf das Buch bei Gebrüder Frank herauskam, sprach er freudig zu seinem Sohne: »Georg, lies das Buch, darin wird mein Verdienst anerkannt, darin werde ich mal nach Gebühr gelobt.« Georg aber fand, daß in dem Buche alle Lobsprüche ausgestrichen und im Gegenteil die derbsten Seitenhiebe auf seinen Vater eingeschaltet worden. Der Alte war zum Küssen liebenswürdig, wenn er diese Anekdote erzählte. Und noch eine Tugend gibt es bei den Germanen, die wir bei Herrn Menzel vermissen: die Tapferkeit. Herr Menzel ist feige. Ich sage dies beileibe nicht, um ihn als Mensch herabzuwürdigen. Man kann ein guter Bürger sein und doch den Tabaksrauch mehr lieben als den Pulverdampf und gegen bleierne Kugeln eine größere Abneigung empfinden als gegen schwäbische Mehlklöße. Denn letztere können zwar schwer im Magen lasten, sind aber lange nicht so unverdaulich. Auch ist Morden eine Sünde, und gar das Duell. Wird es nicht aufs Bestimmteste verboten durch die Religion, durch die Moral und durch die Philosophie? Aber will man beständig mit deutscher Nationalität bramarbasieren, will man für einen Helden des Deutschtums gelten, so muß man tapfer sein, so muß man sich schlagen, sobald ein beleidigter Ehrenmann Genugtuung fordert, so muß man mit dem Leben einstehen für das Wort, das man gesprochen. Das tapferste Volk sind die Deutschen. Auch andere Völker schlagen sich gut, aber ihre Schlachtlust wird immer unterstützt durch allerlei Nebengründe. Der Franzose schlägt sich gut, wenn sehr viele Zuschauer dabei sind oder irgendeine seiner Lieblingsmarotten, zum Beispiel Freiheit und Gleichheit, Ruhm und dergleichen mehr, auf dem Spiele steht. Die Russen haben sich gegen die Franzosen sehr gut geschlagen, weil ihre Generäle ihnen versicherten, dass diejenigen unter ihnen, welche auf deutschem oder französischem Boden fielen, unverzüglich hinten in Russland wieder auferstünden, und nur um geschwind wieder nach Hause zu kommen, nach Juchtenheim, stürzten sie sich mutig in die französischen Bajonette. Es ist nicht wahr, daß damals bloß der Stock und der Branntewein sie begeistert habe. Die Deutschen aber sind tapfer ohne Nebengedanken. Sie schlagen sich, um sich zu schlagen, wie sie trinken, um zu trinken. Der deutsche Soldat wird weder durch Eitelkeit noch durch Ruhmsucht noch durch Unkenntnis der Gefahr in die Schlacht getrieben. Er stellt sich ruhig in Reih und Glied und tut seine Pflicht, kalt, unerschrocken, zuverlässig. Ich spreche hier von der rohen Masse, nicht von der Elite der Nation, die auf den Universitäten, jenen hohen Schulen der Ehre, wenn auch selten in der Wissenschaft, doch desto öfter in den Gefühlen der Manneswürde die feinste Ausbildung erlangt hat. Ich habe fast 7 Jahre, studierenshalber, auf deutschen Universitäten zugebracht, und deutsche Schlaglust wurde für mich ein so gewöhnliches Schauspiel, daß ich an Feigheit kaum mehr glaubte. Diese Schlaglust fand ich besonders bei meinen speziellen Landsleuten, den Westfalen, die von Herzen die gutmütigsten Kinder, aber bei vorfallenden Missverständnissen, den langen Wortwechsel nicht liebend, gewöhnlich geneigt sind, den Streit auf einem natürlichen, sozusagen freundschaftlichen Wege, nämlich durch die Entscheidung des Schwertes, schleunigst zu beendigen. Deshalb haben die Westfalen auf den Universitäten die meisten Duelle. Herr Menzel aber ist kein Westfale, ist kein Deutscher, Herr Menzel ist eine Memme. Als er mit den frechsten Worten die bürgerliche Ehre des Herrn Gutzkow angetastet, die persönlichsten Verleumdungen gegen denselben losgegeifert und der Beleidigte nach Sitte und Brauch deutscher Jugend die geziemende Genugtuung forderte, da griff der germanische Held zu der kläglichen Ausflucht, daß dem Herrn Gutzkow ja die Feder zu Gebote stünde, daß er ja ebenfalls gegen ihn drucken lassen könne, was ihm beliebe, daß er ihm nicht im stillen Wald mit materiellen Waffen, sondern öffentlich auf dem Streitplatze der Journalistik mit geistigen Waffen die geforderte Genugtuung geben werde. Und der germanische Held zog es vor, in seinem Klatschblatte wie ein altes Weib zu keifen, statt auf der Wahlstätte der Ehre wie ein Mann sich zu schlagen. Es ist betrübsam, es ist jammervoll, aber dennoch wahr, Herr Menzel ist feige. Ich sage es mit Wehmut, aber es ist für höhere Interessen notwendig, dass ich es öffentlich ausspreche. Herr Menzel ist feige. Ich bin davon überzeugt. Will Herr Menzel mich vom Gegenteile überzeugen, so will ich ihm gerne auf halbem Wege entgegenkommen. Oder wird er auch mir anbieten, mittelst der Druckerpresse, durch Journale und Broschüren, mich gegen die Insinuationen zu verteidigen, die er seiner ersten Denunziation zum Grunde gelegt, die er seitdem noch fortgesetzt und die er jetzt gewiß noch verdoppeln wird? Diese Ausflucht konnte damals gegen Herrn Gutzkow angewendet werden, denn damals war das bekannte Dekret des Bundestags noch nicht erschienen, und Herr Gutzkow ward auch seitdem von der Schwere desselben nicht so sehr niedergehalten wie ich. Auch waren in der Polemik desselben, da er Privatverleumdungen, Angriffe auf die Person abzuwehren hatte, die Persönlichkeiten vorherrschend. Ich aber hätte mehr die Verleumdung meines Geistes, meiner Gefühl und Denkweise zu besprechen, und ich könnte mich nicht verteidigen, ohne meine Ansichten von Religion und Moral unumwunden darzustellen. Nur durch positive Bekenntnisse kann ich mich von den angeschuldigten Negationen, Atheismus und Immoralität, vollständigst reinigen, und ihr wisst, wie beschränkt das Feld ist, das jetzt meine Feder beackern darf. Wie gesagt, Herr Menzel hat mich nicht persönlich angegriffen, und ich habe wahrlich gegen ihn keinen persönlichen Groll. Wir waren sogar ehemals gute Freunde, und er hat mich oft genug wissen lassen, wie sehr er mich liebe. Er hat mir nie vorgeworfen, dass ich ein schlechter Dichter sei, und auch ich habe ihn gelobt. Ich hatte meine Freude an ihm, und ich lobte ihn in einem Journale, welches dieses Lob nicht lange überlebte. Ich war damals ein kleiner Junge, und mein größter Spaß bestand darin, daß ich Flöhe unter ein Mikroskop setzte und die Größe derselben den Leuten demonstrierte. Herr Menzel hingegen setzte damals den Goethe unter ein Verkleinerungsglas, und das machte mir ebenfalls ein kindisches Vergnügen. Die Späße des Herrn Menzel mißfielen mir nicht. Er war damals witzig, und ohne just einen Hauptgedanken zu haben, eine Synthese, konnte er seine Einfälle sehr pfiffig kombinieren und gruppieren, daß es manchmal aussah, als habe er keine losen Streckverse, sondern ein Buch geschrieben. Er hatte auch einige wirkliche Verdienste um die deutsche Literatur. Er stand von Morgen bis Abend im Kote mit dem Besen in der Hand und fegte den Unrat, der sich in der deutschen Literatur angesammelt hatte. Durch dieses unreinliche Tagwerk aber ist er selber so schmierig und anrüchig geworden, daß man am Ende seine Nähe nicht mehr ertragen konnte, wie man den Latrinenfeger zur Türe hinausweist, wenn sein Geschäft vollbracht, so wird Herr Menzel jetzt selber zur Literatur hinausgewiesen. Zum Unglück für ihn hat das mistduftige Geschäft so völlig seine Zeit verschlungen, daß er unterdessen gar nichts Neues gelernt hat. Was soll er jetzt beginnen? Sein früheres Wissen war kaum hinreichend für den literarischen Hausbedarf. Seine Unwissenheit war immer eine Zielscheibe der Mokerie für seine näheren Bekannten. Nur seine Frau hatte eine große Meinung von seiner Gelehrsamkeit. Auch imponierte er ihr nicht wenig. Der Mangel an Kenntnissen und das Bedürfnis, diesen Mangel zu verbergen, hat vielleicht die meisten Irrtümer oder Schelmereien des Herrn Menzel hervorgebracht. Hätte er Griechisch verstanden, so würde es ihm nie in den Sinn gekommen sein, gegen Goethe aufzutreten. Zum Unglück war auch das Lateinische nicht seine Sache, und er mußte sich mehr ans Germanische halten, und täglich stieg seine Neigung für die Dichter des deutschen Mittelalters, für die edle Turnkunst und für Jakob Böhm, dessen deutscher Stil sehr schwer zu verstehen ist und den er auch in wissenschaftlicher Form herausgeben wollte. Ich sage dieses nur, um die Keime und Ursprünge seiner Teutomanie nachzuweisen, nicht um ihn zu kränken, wie ich denn überhaupt, was ich wiederholen muß, nicht aus Groll oder Böswilligkeit ihn bespreche. Sind meine Worte hart, so ist es nicht meine Schuld. Es gilt, dem Publikum zu zeigen, welche Bewandtnis es hat, mit jenem brammarbasierenden Helden der Nationalität, jenem Wächter des Deutschtums, der beständig auf die Franzosen schimpft und uns arme Schriftsteller des jungen Deutschlands für lauter Franzosen und Juden erklärt hat. Für Juden, das hätte nichts zu bedeuten. Wir suchen nicht die Allianz des gemeinen Pöbels, und der Höhergebildete weiß wohl, daß Leute, die man als Gegner des Deismus anklagte, keine Sympathie für die Synagoge hegen konnten. Man wendet sich nicht an die überwelken Reize der Mutter, wenn einem die alternde Tochter nicht mehr behagt. Dass man uns aber als die Feinde Deutschlands, die das Vaterland an Frankreich verrieten, darstellen wollte, das war wieder ein ebenso feiges wie hinterlistiges Bubenstück. Es sind vielleicht einige ehrliche Franzosenhasser unter dieser Meute, die uns ob unserer Sympathie für Frankreich so erbärmlich verkennen und so aberwitzig anklagen. Andere sind alte Rüden, die noch immer bellen wie anno 1813 und deren Gekläffe eben von unserem Fortschritte zeugt. Der Hund bellt, die Karawane marschiert, sagt der Beduine. Sie bellen weniger aus Bosheit, denn aus Gewohnheit, wie der alte räudige Hofhund, der ebenfalls jeden Fremden wütend anbelfert, gleichviel, ob dieser Böses oder Gutes im Sinne führt. Die arme Bestie benutzt vielleicht diese Gelegenheit, um an ihrer Kette zu zerren und damit bedrohlich zu klirren, ohne dass es ihr der Hausherr übel nehmen darf. Die meisten aber unter jenen Franzosenhassern sind Schelme, die sich diesen Hass absichtlich angelogen. Ungetreue, schamlose, unehrliche, feige Schelme, die, entblößt von allen Tugenden des deutschen Volkes, sich mit den Fehlern desselben bekleiden, um sich den Anschein des Patriotismus zu geben und in diesem Gewande die wahren Freunde des Vaterlandes gefahrlos schmähen zu dürfen. Es ist ein doppelt falsches Spiel. Die Erinnerungen der napoleonischen Kaiserzeit sind noch nicht ganz erloschen in unserer Heimat. Man hat es dort noch nicht ganz vergessen, wie derb unsere Männer und wie zärtlich unsere Weiber von den Franzosen behandelt worden. Und bei der großen Menge ist der Franzosenhass noch immer gleichbedeutend mit Vaterlandsliebe. Durch ein geschicktes Ausbeuten dieses Hasses hat man also wenigstens den Pöbel auf seiner Seite, wenn man gegen junge Schriftsteller zu Felde zieht, die eine Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland zu vermitteln suchen. Freilich, dieser Hass war einst staatsnützlich, als es galt, die Fremdherrschaft zurückzudrängen. Jetzt aber ist die Gefahr nicht im Westen. Frankreich bedroht nicht mehr unsere Selbständigkeit. Die Franzosen von heute sind nicht mehr die Franzosen von gestern. Sogar ihr Charakter ist verändert. An die Stelle der leichtsinnigen Eroberungslust trat ein schwermütiger, beinahe deutscher Ernst. Sie verbrüdern sich mit uns im Reiche des Geistes, während im Reiche der Materie ihre Interessen mit den unsrigen sich täglich inniger verzweigen. Frankreich ist jetzt unser natürlicher Bundesgenosse. Wer dieses nicht einsieht, ist ein Dummkopf. Wer dieses einsieht und dagegen handelt, ist ein Verräter. Aber was hatte ein Herr Menzel zu verlieren bei dem Untergange Deutschlands? Ein geliebtes Vaterland? Wo ein Stock ist, da ist des Sklaven Vaterland. Seinen unsterblichen Ruhm? Dieser erlischt in derselben Stunde, wo der Kontrakt abläuft, der ihm die Redaktion des Stuttgarter Literaturblattes zusichert. Ja, will der Baron Cotta eine kleine Geldsumme als stipulierte Entschädigung springen lassen, so hat die menzelsche Unsterblichkeit schon heute ein Ende. Oder hätte er etwas für seine Person zu fürchten? Lieber Himmel, wenn die mongolischen Horden nach Stuttgart kommen, lässt Herr Menzel sich aus der Theatergarderobe ein Amorkostüm holen, bewaffnet sich mit Pfeil und Bogen, und die Baschkiren, sobald sie nur sein Gesicht sehen, rufen freudig: »Das ist unser geliebter Bruder!« Ich habe gesagt, dass bei unseren Teutomanen der affichierte Franzosenhass ein doppelt falsches Spiel ist. Sie bezwecken dadurch zunächst eine Popularität, die sehr wohlfeil zu erwerben ist, da man dabei weder Verlust des Amtes noch der Freiheit zu befürchten hat. Das Losdonnern gegen heimische Gewalten ist schon weit bedenklicher. Aber um für Volkstribunen zu gelten, müssen unsere Teutomanen manchmal ein freiheitliches Wort gegen die deutschen Regierungen riskieren, und in der frechen Zagheit ihres Herzens bilden sie sich ein, die Regierungen würden ihnen gern gelegentlich ein bisschen Demagogismus verzeihen, wenn sie dafür desto unablässiger den Franzosenhass predigten. Sie ahnen nicht, daß unsere Fürsten jetzt Frankreich nicht mehr fürchten, des Nationalhasses nicht mehr als Verteidigungsmittel bedürfen und den König der Franzosen als die sicherste Stütze des monarchischen Prinzips betrachten. Wer je seine Tage im Exil verbracht hat, die feuchtkalten Tage und schwarzen langen Nächte, wer die harten Treppen der Fremde jemals auf- und abgestiegen, der wird begreifen, weshalb ich die Verdächtigung in Betreff des Patriotismus mit wortreicherem Unwillen von mir abweise als alle anderen Verleumdungen, die seit vielen Jahren in so reichlicher Fülle gegen mich zum Vorschein gekommen und die ich mit Geduld und Stolz ertrage. Ich sage mit Stolz, denn ich konnte dadurch auf den hochmütigen Gedanken geraten, daß ich zu der Schar jener Auserwählten des Ruhmes gehörte, deren Andenken im Menschengeschlechte fortlebt und die überall neben den geheiligten Lichtspuren ihrer Fußstapfen auch die langen, kotigen Schatten der Verleumdung auf Erden zurücklassen. Auch gegen die Beschuldigung des Atheismus und der Immoralität möchte ich nicht mich, sondern meine Schriften verteidigen. Aber dieses ist nicht ausführbar, ohne dass es mir gestattet wäre, von der Höhe einer Synthese meine Ansichten über Religion und Moral zu entwickeln. Hoffentlich wird mir dieses, wie ich bereits erwähnt habe, bald gestattet sein. Bis dahin erlaube ich mir nur eine Bemerkung zu meinen Gunsten. Die zwei Bücher, die eigentlich als Corpora Delicti wider mich zeugen sollten und worin man die strafbaren Tendenzen finden will, deren man mich bezüchtigt, sind nicht gedruckt, wie ich sie geschrieben habe, und sind von fremder Hand so verstümmelt worden, daß ich zu einer andern Zeit, wo keine Missdeutung zu befürchten gewesen wäre, ihre Autorschaft abgelehnt hätte. Ich spreche nämlich vom zweiten Teile des Salon und von der romantischen Schule. Durch die großen, unzähligen Ausscheidungen, die darin stattfanden, ist die ursprüngliche Tendenz beider Bücher ganz verloren gegangen, und eine ganz verschiedene Tendenz ließ sich später hineinlegen. Worin jene ursprüngliche Tendenz bestand, sage ich nicht, aber so viel darf ich behaupten, dass es keine unpatriotische war. Namentlich im zweiten Teile des Salon enthielten die ausgeschiedenen Stellen eine glänzendere Anerkennung deutscher Volksgröße als jemals der forcierte Patriotismus unserer Teutomanen zu Markte gebracht hat. In der französischen Ausgabe, im Buche de l'Allemagne, findet jeder die Bestätigung des Gesagten. Die französische Ausgabe der inkulpierten Bücher wird auch jeden überzeugen, dass die Tendenzen derselben nicht im Gebiete der Religion und der Moral lagen. Ja, manche Zungen beschuldigen mich der Indifferenz in Betreff aller Religion und Moralsysteme und glauben, dass mir jede Doktrin willkommen sei, wenn sie sich nur geeignet zeige, das Völkerglück Europas zu befördern oder wenigstens bei der Erkämpfung desselben als Waffe zu dienen. Man tut mir aber Unrecht. Ich würde nie mit der Lüge für die Wahrheit kämpfen. Was ist Wahrheit? Holt mir das Waschbecken, würde Pontius Pilatus sagen. Ich habe diese Vorblätter in einer sonderbaren Stimmung geschrieben. Ich dachte während dem Schreiben mehr an Deutschland als an das deutsche Publikum. Meine Gedanken schwebten um liebere Gegenstände, als die sind, womit sich meine Feder soeben beschäftigte. Ja, ich verlor am Ende ganz und gar die Schreiblust, trat ans Fenster und betrachtete die weißen Wolken, die eben wie ein Leichenzug am nächtlichen Himmel dahinziehen. Eine dieser melancholischen Wolken scheint mir so bekannt und reizt mich unaufhörlich zum Nachsinnen, wann und wo ich dergleichen Luftbildung schon früher einmal gesehen. Ich glaube endlich, es war in Norddeutschland, vor 6 Jahren, kurz nach der Juliusrevolution, an jenem schmerzlichen Abend, wo ich auf immer Abschied nahm von dem treuesten Waffenbruder, von dem uneigennützigsten Freunde der Menschheit. Wohl kannte er das trübe Verhängnis, dem jeder von uns entgegenging. Als er mir zum letzten Male die Hand drückte, hub er die Augen gen Himmel, betrachtete lange jene Wolke, deren kummervolles Ebenbild mich jetzt so trübe stimmt, und wehmütigen Tones sprach er: »Nur die schlechten und die ordinären Naturen finden ihren Gewinn bei einer Revolution. Schlimmsten Falles, wenn sie etwa missglückt, wissen sie doch immer noch zeitig den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Aber möge die Revolution gelingen oder scheitern, Männer von großem Herzen werden immer ihre Opfer sein. Denen, die da leiden im Vaterlande, meinen Gruß.« Geschrieben zu Paris, den 24. Januar 1837. Heinrich Heine. Ende von »Über den Denunzianten«. Wer denkt abstrakt? Von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Juni 2009. Wer denkt abstrakt? Von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Entstanden 1807, Erstdruck aus dem Nachlass in Hegel Werke, 17. Band, 1835. Denken? Abstrakt? Sauve qui peut, rette sich wer kann! So höre ich schon einen vom Feinde erkauften Verräter ausrufen, der diesen Aufsatz dafür ausschreit, daß hier von Metaphysik die Rede sein werde. Denn Metaphysik ist das Wort, wie abstrakt und beinahe auch Denken, ist das Wort, vor dem jeder, mehr oder minder wie vor einem mit der Pest behafteten, davonläuft. Es ist aber nicht so bös gemeint, dass was Denken und was abstrakt sei, hier erklärt werden sollte. Der schönen Welt ist nichts so unerträglich als das Erklären. Mir selbst ist es schrecklich genug, wenn einer zu erklären anfängt, denn zur Not verstehe ich alles selbst. Hier zeigte sich die Erklärung des Denkens und des Abstrakten ohnehin schon als völlig überflüssig, denn gerade nur, weil die schöne Welt schon weiß, was das Abstrakte ist, flieht sie davor. Wie man das nicht begehrt, was man nicht kennt, so kann man es auch nicht hassen. Auch wird es nicht darauf angelegt, hinterlistigerweise die schöne Welt mit dem Denken oder dem Abstrakten versöhnen zu wollen. etwa daß unter dem scheine einer leichten Konversation das Denken und das Abstrakte eingeschwärzt werden sollte, so daß es unbekannterweise und ohne eben einen Abscheu erweckt zu haben, sich in die Gesellschaft eingeschlichen und gar von der Gesellschaft selbst unmerklich hereingezogen oder, wie die Schwaben sich ausdrücken, hereingezäunselt worden wäre, und nun der Autor dieser Verwicklung diesen sonst fremden Gast, nämlich das Abstrakte, aufdeckte, den die ganze Gesellschaft unter einem anderen Titel als einen guten Bekannten behandelt und anerkannt hätte. Solche Erkennungsszenen, wodurch die Welt wider Willen belehrt werden soll, haben den nicht zu entschuldigenden Fehler an sich, daß sie zugleich beschämen und der Maschinist sich einen kleinen Ruhm erkünsteln wollte, so daß jene Beschämung und diese Eitelkeit die Wirkung aufheben, denn sie stoßen eine um diesen Preis erkaufte Belehrung vielmehr wieder hinweg. Ohnehin wäre die Anlegung eines solchen Planes schon verdorben, denn zu seiner Ausführung wird erfordert, daß das Wort des Rätsels nicht zum Voraus ausgesprochen sei. Dies ist aber durch die Aufschrift schon geschehen. In dieser, wenn dieser Aufsatz mit solcher Hinterlist umginge, hätten die Worte nicht gleich von Anfang auftreten dürfen, sondern, wie der Minister in der Komödie, das ganze Spiel hindurch im Überrocke herumgehen und erst in der letzten Szene ihn aufknöpfen und den Stern der Weisheit herausblitzen lassen müssen. Die Aufknöpfung eines metaphysischen Überrocks nähme sich hier nicht einmal so gut aus wie die Aufknöpfung des Ministeriellen, denn was jene an den Tag brächte, wäre weiter nichts als ein paar Worte. Denn das Beste vom Spaße sollte ja eigentlich darin liegen, daß es sich zeigte, daß die Gesellschaft längst im Besitze der Sache selbst war. Sie gewönne also am Ende nur den Namen, da hingegen der Stern des Ministers etwas Reelleres, einen Beutel mit Geld, bedeutet. Was denken, was abstrakt ist, dass dies jeder Anwesende wisse, wird in guter Gesellschaft vorausgesetzt, und in solcher befinden wir uns. Die Frage ist allein danach, wer es sei, der abstrakt denke. Die Absicht ist, wie schon erinnert, nicht die, sie mit diesen Dingen zu versöhnen, ihr zuzumuten, sich mit etwas Schwerem abzugeben, ihr ins Gewissen darüber zu reden, dass sie leichtsinnigerweise so etwas vernachlässige, was für ein mit der Vernunft begabtes Wesen rang- und standesgemäß sei. Vielmehr ist die Absicht, die schöne Welt mit sich selbst darüber zu versöhnen, wenn sie sich anders eben nicht ein Gewissen über diese Vernachlässigung macht, aber doch vor dem abstrakten Denken als vor etwas Hohem einen gewissen Respekt wenigstens innerlich hat und davon wegsieht. Nicht, weil es ihr zu gering, sondern weil es ihr zu hoch, nicht weil es zu gemein, sondern zu vornehm, oder umgekehrt, weil es ihr eine Espèce, etwas Besonderes, zu sein scheint. Etwas, wodurch man nicht in der allgemeinen Gesellschaft sich auszeichnet, wie durch einen neuen Putz, sondern wodurch man sich vielmehr, wie durch ärmliche Kleidung oder auch durch reiche, wenn sie auch aus altgefassten Edelsteinen oder einer noch so reichen Stickerei besteht, die aber längst chinesisch geworden ist, von der Gesellschaft ausschließt oder sich darin lächerlich macht. Wer denkt abstrakt? Der ungebildete Mensch, nicht der Gebildete. Die gute Gesellschaft denkt darum nicht abstrakt, weil es zu leicht ist, weil es zu niedrig ist. Niedrig nicht dem äußeren Stande nach, nicht aus einem leeren Vornehmtun, das sich über das hinwegzusetzen stellt, was es nicht vermag, sondern wegen der inneren Geringheit der Sache. Das Vorurteil und die Achtung für das abstrakte Denken ist so groß, dass feine Nasen hier eine Satire oder Ironie zum Voraus wittern werden. Allein, da Sie Leser des Morgenblattes sind, wissen Sie, dass auf eine Satire ein Preis gesetzt ist und dass ich also ihn lieber zu verdienen glauben und darum konkurrieren, als hier schon ohne weiteres meine Sachen hergeben würde. Ich brauche für meinen Satz nur Beispiele anzuführen, von denen jedermann zugestehen wird, dass sie ihn enthalten. Es wird also ein Mörder zur Richtstätte geführt. Dem gemeinen Volke ist er nichts weiter als ein Mörder. Damen machen vielleicht die Bemerkung, dass er ein kräftiger, schöner, interessanter Mann ist. Jenes Volk findet die Bemerkung entsetzlich: Was, ein Mörder schön? Wie kann man so schlecht denkend sein und einen Mörder schön nennen? Ihr seid auch wohl etwas nicht viel Besseres. Dies ist die Sittenverderbnis, die unter den vornehmen Leuten herrscht, setzt vielleicht der Priester hinzu, der den Grund der Dinge und die Herzen kennt. Ein Menschenkenner sucht den Gang auf, den die Bildung des Verbrechers genommen, findet in seiner Geschichte schlechte Erziehung, schlechte Familienverhältnisse des Vaters und der Mutter, irgendeine ungeheure Härte bei einem leichteren Vergehen dieses Menschen, die ihn gegen die bürgerliche Ordnung erbitterte, eine erste Rückwirkung dagegen, die ihn daraus vertrieb, und es ihm jetzt nur durch Verbrechen sich noch zu erhalten möglich machte. Es kann wohl Leute geben, die, wenn sie solches hören, sagen werden: Der will diesen Mörder entschuldigen. Erinnere ich mich doch, in meiner Jugend einen Bürgermeister klagen gehört zu haben, dass es die Bücherschreiber zu weit treiben und Christentum und Rechtschaffenheit ganz auszurotten suchen. Es habe einer eine Verteidigung des Selbstmordes geschrieben. Schrecklich, gar zu schrecklich. Es ergab sich aus weiterer Nachfrage, dass Werthers Leiden verstanden waren. Dies heißt abstrakt gedacht, in dem Mörder nichts als dies Abstrakte, dass er ein Mörder ist, zu sehen und durch diese einfache Qualität alles übrige menschliche Wesen an ihm zu vertilgen. Ganz anders die feine, empfindsame Leipziger Welt. Sie bestreute und beband das Rad und den Verbrecher, der darauf geflochten war, mit Blumenkränzen. Dies ist aber wieder die entgegengesetzte Abstraktion. Die Christen mögen wohl Rosenkreuzerei oder vielmehr Kreuzroserei treiben, das Kreuz mit Rosen umwinden. Das Kreuz ist der längst geheiligte Galgen und Rad. Es hat seine einseitige Bedeutung, das Werkzeug entehrender Strafe zu sein, verloren und kennt im Gegenteil die Vorstellung des höchsten Schmerzes und der tiefsten Verwerfung zusammen mit der freudigsten Wonne und göttlicher Ehre. hingegen das Leipziger Kreuz, mit Veilchen und Klatschrosen eingebunden, ist eine kotzebusche Versöhnung, eine Art liederlicher Verträglichkeit der Empfindsamkeit mit dem Schlechten. Ganz anders hörte ich einst eine gemeine alte Frau, ein Spitalweib, die Abstraktion des Mörders töten und ihn zur Ehre lebendig machen. Das abgeschlagene Haupt war aufs Schafott gelegt, und es war Sonnenschein. »Wie doch so schön«, sagte sie, »Gottes Gnadensonne, Binders Haupt beglänzt.« »Du bist nicht wert, dass dich die Sonne bescheint«, sagt man zu einem Wicht, über den man sich erzürnt. Jene Frau sah, dass der Mörderkopf von der Sonne beschienen wurde und es also auch noch wert war. Sie erhob ihn von der Strafe des Schafotts in die Sonnengnade Gottes, brachte nicht durch ihre Veilchen und ihre empfindsame Eitelkeit die Versöhnung zustande, sondern sah in der höheren Sonne ihn zu Gnaden aufgenommen. »Alte, ihre Eier sind faul«, sagt die Einkäuferin zur Hökersfrau. »Was«, entgegnet diese, »meine Eier faul? Sie mag mir faul sein. Sie soll mir das von meinen Eiern sagen? Sie haben ihren Vater nicht die Läuse an der Landstraße aufgefressen? Ist nicht ihre Mutter mit den Franzosen fortgelaufen und ihre Großmutter im Spital gestorben? Schaff sie sich für ihr Flitterhalstuch ein ganzes Hemd an. Man weiß wohl, wo sie dies Halstuch und ihre Mützen her hat. Wenn die Offiziere nicht wären, wär jetzt manche nicht so geputzt. Und wenn die gnädigen Frauen mehr auf ihre Haushaltung sähen, säße manche im Stockhause. Flick sie sich nur die Löcher in den Strümpfen.« Kurz, sie läßt keinen guten Faden an ihr. Sie denkt abstrakt und subsumiert sie, nach Halstuch, Mütze, Hemd und so fort, wie nach den Fingern und anderen Partien, auch nach dem Vater und der ganzen Sippschaft, ganz allein unter das Verbrechen, dass sie die Eier faul gefunden hat. Alles an ihr ist durch und durch mit diesen faulen Eiern gefärbt. Dahingegen jene Offiziere, von denen die Hökersfrau sprach, wenn anders, wie sehr zu zweifeln, etwas daran ist, ganz andere Dinge an ihr zu sehen bekommen mögen. Um von der Magd auf den Bedienten zu kommen, so ist kein Bedienter schlechter daran als bei einem Manne von wenigem Stande und wenigem Einkommen, und um so besser daran, je vornehmer sein Herr ist. Der gemeine Mensch denkt wieder abstrakter. Er tut vornehm gegen den Bedienten und verhält sich zu diesem nur als zu einem Bedienten. An diesem einen Prädikate hält er fest. Am besten befindet sich der Bediente bei den Franzosen. Der vornehme Mann ist familiär mit dem Bedienten. Der Franzose sogar gut Freund mit ihm. Dieser führt, wenn sie allein sind, das große Wort. Man sehe Diderots Jacques et son maître. Der Herr tut nichts als Prisentabak nehmen und nach der Uhr sehen und lässt den Bedienten in allem Übrigen gewähren. Der vornehme Mann weiß, dass der Bediente nicht nur Bedienter ist, sondern auch die Stadtneuigkeiten weiß, die Mädchen kennt, gute Anschläge im Kopf hat. Er fragt ihn darüber, und der Bediente darf sagen, was er über das weiß, worüber der Prinzipal frug. Beim französischen Herrn darf der Bediente nicht nur dies, sondern auch die Materie aufs Tapet bringen, seine Meinung haben und behaupten, und wenn der herr etwas will, so geht es nicht mit befehl, sondern er muß dem bedienten zuerst seine meinung einräsonieren und ihm ein gutes wort darum geben, daß seine meinung die oberhand behält. Im Militär kommt derselbe Unterschied vor. Beim Preußischen kann der Soldat geprügelt werden, er ist also eine Kanaille, denn was geprügelt zu werden das passive Recht hat, ist eine Kanaille. So gilt der gemeine Soldat dem Offizier für dies Abstraktum eines prügelbaren Subjekts, mit dem ein Herr, der Uniform und Portepee hat, sich abgeben muß, und das ist, um sich dem Teufel zu ergeben. Ende von Wer denkt abstrakt? Thesen über Feuerbach von Karl Marx. In der 1888 von Friedrich Engels veröffentlichten Fassung. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Juni 2009. Karl Marx, Thesen über Feuerbach, niedergeschrieben in Brüssel im Frühjahr 1845. Erstens. Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus, den Feuerbachschen mit eingerechnet, ist, dass der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird, nicht aber als menschliche, sinnliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv. Daher geschah es, dass die tätige Seite im Gegensatz zum Materialismus vom Idealismus entwickelt wurde, aber nur abstrakt, da der Idealismus natürlich die wirkliche sinnliche Tätigkeit als solche nicht kennt. Feuerbach will sinnliche von den Gedankenobjekten wirklich unterschiedene Objekte, aber er fasst die menschliche Tätigkeit selbst nicht als gegenständliche Tätigkeit. Er betrachtet daher im Wesen des Christentums nur das theoretische Verhalten als das echt menschliche, während die Praxis nur in ihrer schmutzig-jüdischen Erscheinungsform gefasst und fixiert wird. Er begreift daher nicht die Bedeutung der revolutionären, der praktisch-kritischen Tätigkeit. Zweitens. Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zukomme, ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. In der Praxis muß der Mensch die Wahrheit, das heißt die Wirklichkeit und Macht, die Diesseitigkeit seines Denkens beweisen. Der Streit über die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit eines Denkens, das sich von der Praxis isoliert, ist eine rein scholastische Frage. Drittens. Die materialistische Lehre, dass die Menschen Produkte der Umstände und der Erziehung, veränderte Menschen also Produkte anderer Umstände und geänderter Erziehung sind, vergisst, dass die Umstände eben von den Menschen verändert werden und dass der Erzieher selbst erzogen werden muß. Sie kommt daher mit Notwendigkeit dahin, die Gesellschaft in zwei Teile zu sondern, von denen der eine über der Gesellschaft erhaben ist. Zum Beispiel bei Robert Owen. das Zusammenfallen des Änderns der Umstände und der menschlichen Tätigkeit kann nur als umwälzende Praxis gefaßt und rationell verstanden werden. Viertens. Feuerbach geht aus von dem Faktum der religiösen Selbstentfremdung, der Verdopplung der Welt in eine religiöse, vorgestellte und eine wirkliche Welt. Seine Arbeit besteht darin, die religiöse Welt in ihre weltliche Grundlage aufzulösen. Er übersieht, dass nach Vollbringung dieser Arbeit die Hauptsache noch zu tun bleibt. Die Tatsache nämlich, dass die weltliche Grundlage sich von sich selbst abhebt und sich, ein selbständiges Reich, in den Wolken fixiert, ist eben nur aus der Selbstzerrissenheit und dem sich selbst Widersprechen dieser weltlichen Grundlage zu erklären. Diese selbst muss also erstens in ihrem Widerspruch verstanden und sodann durch Beseitigung des Widerspruchs praktisch revolutioniert werden. Also zum Beispiel, nachdem die irdische Familie als das Geheimnis der heiligen Familie entdeckt ist, muss nun erstere selbst theoretisch kritisiert und praktisch umgewälzt werden. Fünftens. Feuerbach, mit dem abstrakten Denken nicht zufrieden, appelliert an die sinnliche Anschauung, aber er fasst die Sinnlichkeit nicht als praktische, menschlich-sinnliche Tätigkeit. Sechstens. Feuerbach löst das religiöse Wesen in das menschliche Wesen auf. Aber das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Feuerbach, der auf die Kritik dieses wirklichen Wesens nicht eingeht, ist daher gezwungen, erstens von dem geschichtlichen Verlauf zu abstrahieren und das religiöse Gemüt für sich zu fixieren und ein abstrakt isoliert menschliches Individuum vorauszusetzen. Zweitens kann bei ihm daher das menschliche Wesen nur als Gattung, als innere, stumme, die vielen Individuen bloß natürlich verbindende Allgemeinheit gefasst werden. Siebentens. Feuerbach sieht daher nicht, dass das religiöse Gemüt selbst ein gesellschaftliches Produkt ist und dass das abstrakte Individuum, das er analysiert, in Wirklichkeit einer bestimmten Gesellschaftsform angehört. Achtens. Das gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alle Mysterien, welche die Theorie zum Mystizismus verleiten, finden ihre rationelle Lösung in der menschlichen Praxis und im Begreifen dieser Praxis. Neuntens. Das Höchste, wozu der anschauende Materialismus es bringt, das heißt, der Materialismus, der die Sinnlichkeit nicht als praktische Tätigkeit begreift, ist die Anschauung der einzelnen Individuen in der bürgerlichen Gesellschaft. Zehntens. Der Standpunkt des alten Materialismus ist die bürgerliche Gesellschaft, der Standpunkt des neuen die menschliche Gesellschaft oder die vergesellschaftete Menschheit. Elftens. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Ende von Thesen über Feuerbach von Karl Marx. Rosensohn von August von Platen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Rosensohn von August von Platen. Erstes Kapitel. Es war einmal ein gar weiser und schöner König, welcher Pheristos hieß und seine Gemahlin Gyrmantis. Aber allzu früh verlor die holdselige Königin ihren Gemahl und ihr neugeborenes Söhnlein. Sie übergab darauf die Regierung des Landes ihrem Bruder und entzog sich allen Freuden der Welt. Sie begab sich auf ein einsames Schloss, das im dichten Walde lag, um dort ihren Gatten zu beweinen. Noch nicht lange auf dieser Burg angelangt, hörte sie eines Abends an ihre Türe klopfen, und als sie hereinrief, da kam ein Zwerglein auf sie zu in blauem Gewand und machte ihr einen freundlichen Knicks. Er bat sie, nicht zu erschrecken und ihm in ihrem Hause ein Nachtlager zu gönnen, da er sich verspätet habe in der Wildnis. Gyrmantis gewährte es ihm gerne, und des andern Morgens zog das Zwerglein wieder weiter, nachdem es der Königin seinen Dank in gar zierlichen Worten gesagt hatte. Nach dieser Zeit kam er öfters wieder und brachte ihr manchmal Erdbeeren, manchmal einen Strauß von Windröschen oder anderen Blumen, die man im Walde sammelt. Zuweilen sang er ihr ein altes Lied, und sie hing wohlgefällig an seinen Lippen. Sie erfreute sich, eine Seele gefunden zu haben, mit der sie reden konnte von ihrem Gemahl, denn das Zwerglein hörte ihr aufmerksam zu und ward gerührt von ihrer Treue gegen den König, den er gekannt zu haben vorgab. »Ach«, sagte die Königin öfters, »wohl könnte ich's verschmerzen, wenn mein Gemahl in meinen Armen gestorben wäre. Aber er ist einst verschwunden, und niemand weiß wohin. Welch ein Unfall mag ihn getroffen haben!« Das Zwerglein sprach ihr Trost ein und meinte, ihr Gemahl könne doch noch am Leben sein und einst in ihre Arme zurückkehren. Gyrmantis malte sich diese Hoffnung in einsamen Stunden aus, den Zwerg aber bekam sie täglich lieber, so hässlich er war, und so oft er ging, gab sie ihm ihre Hand, die er zierlich an seinen Mund führte. Zweites Kapitel. Einstmals hatte die Königin den ganzen Tag vergebens auf ihren kleinen Gesellschafter gewartet, als er plötzlich spät abends hereinstürzte, eine Rosenknospe in der Hand, die er, trotz seiner Eile, sehr sorgfältig zu tragen schien. »Hier nehmt, schöne Frau«, sagte er, indem er ihr die Knospe überreichte, »bewahrt sie gut, gebt ihr täglich frisches Wasser, sie wird der Trost eures Alters sein. Lebt wohl, meine Feinde verfolgen, lasst euch ja die Rose nicht abnehmen, wenn sie verwelkt ist, aber nicht eher, öffnet diesen Brief, den ich euch hier gebe. Lebt wohl!« Darauf stürzte er eilig fort und ließ die Prinzessin ganz erstaunt in ihrem Gemache zurück. Sie hielt die Knospe noch betrachtend in der Hand, als eine Schar von Zwergen hereinkam und einer fragte, »Habt ihr nicht einen missgestalteten Zwerg hier gesehen, der seit langem schon in diesem Walde herumspukt?« »Jetzt sehe ich wohl ihrer 20«, antwortete die Königin, ganz entrüstet über die dreisten Figuren. »Ei, seht doch«, sagte ein anderer, »da hält sie die Rosenknospe in der Hand, um deren Willen wir ausgeschickt sind. Gebt sie her, schöne Frau, es soll euch kein Leids geschehen, es ist für unsere mächtige Gebieterin.« »Diese Rose ist aus meinem eigenen Garten«, erwiderte Gyrmantis, »und ihr sollt sie nimmermehr erhalten. Was aber eure Gebieterin betrifft, so will ich nichts mit ihr zu schaffen haben.« Da drangen die Zwerglein auf sie ein, um mit Gewalt zu nehmen, was sie nicht gutwillig lassen wollte. Sie aber nahm ihren Fächer und schlug sie damit so derb auf die Köpfe, dass einer nach dem anderen hinauswischte. Darauf schöpfte sie Wasser am Brünnlein in einen Kristallbecher und setzte die Knospe hinein, die nachgerade sich zu entfalten anfing. Da trat eines Tages eine Alte herein, grüßte, und als sie das halb geöffnete Röslein sah, sagte sie: »O, gebt mir doch das prächtige Röslein dort im Winkel. Meine Enkelin hält morgen Hochzeit, und da möchte ich ihr doch eine Rose in den Kranz flechten. Sie sind in allen Gärten schon abgeblüht, dies ist die einzige. Wollt ihr sie mir geben? Seht, diesen Beutel eitel Gold sollt ihr dafür bekommen.« Die Königin aber ließ sie kaum gewähren und erwiderte: »Ihr macht es gar zu plump, Alte. Geht nur wieder, woher ihr gekommen seid. Wenn aber eure Enkelin ohne Rosen nicht kann Hochzeit machen, so soll sie warten bis ins nächste Frühjahr, wo es Rosen wieder in Hülle und Fülle gibt.« Aus den Augen der Alten funkelte der Zorn, und scheltend verließ sie die Stube. Drittes Kapitel. Als Gyrmantis eines Morgens erwachte, war die Rose ganz offen, und wie sie näher hinzutrat, siehe, da lag ein holdseliges Knäblein in der Mitte. Sie nahm es heraus und küßte es und wiegte es in ihren weichen Armen. Die Blätter der Rose aber fielen schnell ab, und nur der Stengel blieb im Wasser stehen. Da gedachte sie des Briefes, den ihr der Zwerg gegeben hatte. Sie holte ihn und las: »Den Knaben, der aus dieser Rose entstehen wird, den wahret wohl und ziehet ihn groß. Wenn er aber erwachsen ist, da lasst ihn die Rüstung anziehen, die in eurem Garten unter der großen Linde vergraben ist. Dann soll er ausziehen und sich eine Braut suchen. Damit er aber erkenne, welche ihm bestimmt sei, so hört, was ihr zu tun habt. Wenn ihr ihn ausziehen heißt aus eurer Wohnung, so gebt ihm mit den abgedorrten Rosenstengel, aus dem entsprossen ist. So er aber diejenige sieht, die er liebt, und die ihm ihre holdselige Hand will geben, so mag er ihr den Stengel überreichen. Wenn sie ihn berührt hat, und es spross daraus eine Rose hervor, so ist es die Jungfrau, die er ehelichen soll. Bleibt der Stengel dürr, so soll er fliehen und nie wieder sehen die Geliebte des Herzens. Diesen Knaben aber mögt ihr Rosensohn nennen, denn dieser Name ziemt ihm. Lebet wohl, schöne Frau, und gedenket meiner, den ihr vielleicht nie mehr sehen werdet.« Gyrmantis aber erstaunte sehr, als sie diesen Brief gelesen hatte. Das Zwerglein kam nicht mehr, wie es gesagt hatte. Den Knaben aber zog sie mit Sorgfalt groß, und er ward ein schöner Jüngling, stattlich und schlank wie die Tanne des Waldes, mit blonden Haaren und schwarzen Augen. Als er nun 18 Jahre hatte, da gab sie ihm den Brief, und er grub sich die Rüstung aus und tat sie an. Da glaubte Gyrmantis, ihren Gemahl wiederzusehen, so stattlich war er. Und er nahm zärtlich Abschied von ihr und eilte davon. Viertes Kapitel. Nach einigen Stunden kam er an das Ende des Waldes, in welchem das Schloss der Gyrmantis gelegen war. Da sah er denn einen hohen Turm, der ihm ein Aufenthalt von Gefangenen zu sein schien. Bald hörte er auch die Stimme eines Mannes, der ein Klagelied anhub, in gar schmerzlichen Tönen. Da blieb er stehen und rief: »Wer bist du? Wie lange wohnst du in diesem Kerker?« »Ich bin unglücklich«, erwiderte die Stimme, »und schon 18 Jahre harre ich auf meinen Erlöser.« »Kann ich dich befreien?« fragte Rosensohn. »Nein«, sagte die Stimme, »ein Zauber hält mich hier fest. Aber wer bist du denn, junger Fremdling, der meiner sich annimmt?« »Rosensohn nannte mich die Pflegerin meiner Jugend.« »O, sei mir dreimal gesegnet«, erhielt er zur Antwort, »du bist aus fürstlichem Geblüte, eine Königin hat dich geboren.« »Ja, die Königin der Blumen«, erwiderte der Zögling der Gyrmantis. »Eine Rose war meine Mutter, und ein geheimnisvoller Brief mein ganzes Erbteil. Er befiehlt mir, eine Braut zu suchen. Aber ich bin gar einsam im Wald erzogen, ich kenne niemand. Möchtest du mir ein edles Fräulein nennen, das holdselig wäre und gut, zu der ich gehen könnte und werben und sehen, ob sie mir bestimmt sei?« Und ohne sich zu besinnen, antwortete der Gefangene: »Wohl kann ich dir nennen ein edles Fräulein, das holdselig ist und auch gut, um das du werben kannst und sehen, ob sie dir bestimmt sei. Wandle nur geradewegs, bis du an die Grenze kommen wirst des nachbarlichen Königreichs. Dort lass dir aber die Straße zeigen nach der Hauptstadt, denn der König hat eine Tochter, Lilla genannt, die die schönste ist von allen Prinzessinnen auf der Erde.« Rosensohn dankte dem Unbekannten und ging munter des Weges. Da hörte er noch den Gesang aus dem Turme: »Zieh frisch davon, über Berg und Wald, und kehre bald, du Rosensohn, dann eil herbei, wenn du kommst zurück, und mach mein Glück und mach mich frei.« Fünftes Kapitel. Als Rosensohn an die Grenze des benachbarten Reiches kam, fragte er nach dem Weg zu der Hauptstadt. Den ganzen Tag ging er fort, und des Nachts schlief er unter einem Olivenbaume. Im Traume aber sah er die Prinzessin Lila, gar herrlich anzuschauen und lauter Liebreiz. Durch ihre Locken war eine Krone geflochten, der Schleier war zurückgeschlagen. Ihre Hand aber hielt einen Kranz, und ihr Mund lächelte mit unaussprechlicher Anmut. Da raffte er sich vom Schlafe auf, voll Sehnsucht, und in der siebten Stunde des Morgens stand er am Stadttore. Als er aber einen großen Zulauf von Menschen sah, fragte er nach der Ursache, und einer erzählte ihm denn, daß eine Menge Prinzen und Ritter versammelt wären, um den Besitz der Prinzessin Lilla zu streiten. Der Trieb des Kampfes entflammte auch ihn, und als er an die Schranke kam, siehe, da saß die Prinzessin Lilla auf einem Balkon, gar herrlich anzuschauen und lauter Liebreiz. Durch ihre Locken war eine Krone geflochten, der Schleier war zurückgeschlagen. Ihre Hand aber hielt einen Kranz, und ihr Mund lächelte mit unaussprechlicher Anmut. Da trat denn auch er bescheidentlich in die Schranken, und alle Prinzen besiegte er und alle Ritter, und das Auge der Prinzessin ruhte züchtlich auf seiner Gestalt. Und der König sagte ihm: »Ihr habt meine Tochter erkämpft, aber geht hinauf und fragt sie um ihre Bestimmung.« Da ging er denn mit klopfendem Herzen hinauf, und als er in den Saal trat, kam ihm Lilla entgegen und setzte ihm den Kranz auf. Er aber warf sich zu ihren Füßen und faßte ihre holdselige Lilienhand, die er inbrünstig mit seinen Lippen berührte. Sie hob ihn huldreich auf und ließ ihre Frauen abtreten und begann mit verschämten Worten: »Meine Hand habt ihr gewonnen durch Hiebeswaffen, durch Liebeswaffen mein Herz. Doch darf ich euch nicht begrüßen als Bräutigam. Setzt euch und hört, was es damit für eine Bewandtnis hat.« Sechstes Kapitel. »Meine Pate«, begann die holdselige Lilla zu reden, »ist eine mächtige Fee. Sie gab mir zum Anbinden eine Stecknadel, die untere Hälfte von Stahl, die obere von Silber, der Kopf aber von purem Gold. Diese Nadel«, sagte sie, »sei ein kostbarer Talisman, der eine Wunderkraft in sich schlösse. Meine Mutter bewahrte sie mir auf. Als sie aber da niederlag und ihren Tod herannahen fühlte, da ließ sie mich vor ihr Bett kommen und sagte: »Hier übergebe ich dir das Kleinod, worauf die Fee so vielen Wert legte. Trag es immer bei dir, aber wahre es wohl, gib darauf Acht und lass es dir nicht entreißen. An deinem Hochzeitstag stecke die Nadel an dein Brautkleid. Das«, sagte die Fee, »wird die glücklichste Ehe bewirken. Daher versprich mir, mein Töchterchen, dich nicht zu vermählen, ohne sie an dein stattliches Gewand zu heften.« Ich versprach es ihr, und sie starb. »Ihr seht, mein Prinz, dass ich nicht imstande bin, euch meine Hand zu reichen. denn daß sich die Nadel verlor, wird euch der Erfolg meiner Geschichte lehren. Ich meinesteils bilde mir nicht wenig auf das Kleinodium ein, dessen Gebrauch ich noch nicht kannte. Ich ließ es nie von mir und zeigte es jedermann hochmütig, weil ich es von einer Fee bekommen hatte. Einstmals geschah es auch, daß ich im Garten meines Vaters spazieren ging. Da kam eine ältliche Frau auf mich zu, gar hässlichen Angesichts. Und da sie mich lange betrachtet hatte und die Nadel bemerkte, rief sie aus: »Ei, schönes Fräulein, was muß das für eine Nadel sein, die ihr da habt? Je nun, lasst sie mich doch einmal recht betrachten und meine Augen ergötzen an dem holdseligen Schein.« Ich gab sie ihr mit einem Blick, als wenn ich dergleichen noch viele hätte. Sie aber nahm sie in die Hand, schüttelte vor Verwunderung den Kopf hin und her, indem sie sagte: »Ei, ei, ei, welch eine schmucke Nadel ist dies! Unten Stahl, oben Silber und der Kopf aus eitel Gold. Nun, ich danke euch, schönes Fräulein, für das köstliche Kleinod, so ihr mir verehrt habet.« »Nein«, fiel ich rasch ins Wort, »so war's nicht gemeint. Es hat damit eine ganz andere Bewandtnis.« »Es hat die Bewandtnis, dass ihr sie mir geschenkt habt«, erwiderte die Alte keck und stemmte die Arme in die Seite. »Ich will sehen, wer sie mir wieder abnimmt.« Hiermit kehrte sie mir den Rücken und hinkte fort. Ich aber, ganz entrüstet und in Verzweiflung, meine Nadel verloren zu haben, lief ihr nach, um sie festzuhalten. Wie ich aber auf sie zukam, verschwand sie plötzlich und ließ mich im traurigsten Zustande zurück. Siebentes Kapitel. Ich hatte mich eben auf eine Gartenbank niedergelassen, fuhr die Prinzessin Lilla in ihrer weitschweifigen Erzählung fort, um mir über meine Unvorsichtigkeit nutzlose Vorwürfe zu machen, als ein Bedienter kam und mir meldete, dass mein Vater mich zu sehen wünsche. Ich hielt mich dazu nicht fähig und sagte daher dem Boten, er möchte mich beim Könige entschuldigen, indem ich unpass wäre. »Das wird nicht wohl angehen«, erwiderte er, »dieweil die Fee Pflasterhold, so heißt meine Pate, angekommen ist und nach eurer Gnaden recht sehnlich verlangt.« Ich war mehr tot als lebendig, als ich dies hörte, und der Schreck fuhr mir in alle Glieder. Nach einer Pause antwortete ich, dass ich erscheinen würde, man möchte mir nur einige Zeit vergönnen, mich umzukleiden. Der Page ging und überließ mich einer grenzenlosen Angst. »Ach«, rief ich aus, »musste denn meine Pate schon heute eintreffen, oder erst heute? Sie hätte uns ja schon gestern mit einem Besuche beglücken können. Ach, wie wird mir's ergehen, wenn sie erfährt, was ich ihr nicht verbergen kann? Wenn mir die Alte doch nur die Nadel für diesen Abend noch borgen wollte. Aber nun ist sie fort, und Pflasterhold verlangt recht sehnlich nach mir. Aber so geht es den Hochmütigen. Hätt ich die Nadel bescheidentlich versteckt in eine Falte meines Gewandes, so hätte ich alles Unheil vermeiden können.« Auf diese Weise zankte ich noch lange mit mir selbst, bis mir einfiel, daß es Zeit sein möchte, mich anzukleiden. Ich erschwerte der Kammerfrau dies Geschäft so ziemlich. Endlich mußte ich mich fortbegeben. Meine Furcht vor der Fee war unüberwindlich. Den Korridor, den ich passieren mußte, durchwandelte ich mit abgemessenen Schritten und betrachtete jedes Gemälde aufmerksam, bis endlich mein Vater die Tür aufriß, wahrscheinlich mich zu holen, und rief: »Da ist sie ja!« Als mich aber die Fee ansichtig wurde, stund sie sittsam still, indem sie mir einen tiefen und langsamen Knicks machte. Ich machte ihr wieder einen langsamen Knicks, aber mein Herz pochte nur desto schneller. Hierauf ging ich auf sie zu und küßte ihr die Hand mit einer gar demütigen Miene. »Ei, sieh da«, hub sie an, indem sie mir auf die Wange klopfte, »wie sie demütig geworden ist, das arme Kind. Sie hat das muntere Wesen ihrer früheren Jahre ganz abgelegt. »Ich wüsste nicht«, sagte mein Vater, »sie scheint mir nur erschrocken.« »Das arme Kind«, wiederholte die Fee, indem sie mich mitleidig ansah. Ich aber hatte mich sittsamlich auf den Rand eines Stuhles begeben, wo ich jeden Augenblick das Wort erwartete, das mich zerschmettern sollte. Sie redete aber viel mit meinem Vater, und nach war mir alle Furcht verschwunden, als sie plötzlich anfing, »Dass ich's nicht vergesse, scheues Kind, zeiget mir doch das Nädelchen, wo ich euch geschenkt habe zum Angebinde. Es ist gar köstlich anzuschauen. Unten Stahl, oben Silber und eitel Gold der Kopf. Mögt ihr mir's herbringen, es ist zu mancherlei Dingen Nütze.« Ohne zu wissen, was ich tat, ging ich hinaus. Allein jetzt fragt sich's, was ich tun sollte. Plötzlich kam mir in den Sinn, dass die Alte, so mir die Nadel abgenommen, wohl die Fee Pflasterholz selbst müsse gewesen sein, die diese Gestalt geborgt hätte, um meine Sorgfalt in Versuchung zu führen. In diesem Gedanken immer mehr bestärkt, trat ich schüchtern herein, warf mich der Pflasterholz zu Füßen und begann fast weinerlich, »O beste Pate, verzeiht mir meinen Fehltritt, für den ich allbereits bestraft bin. Möchtet ihr mir wiedergeben, was ihr mir genommen habt? Die Reue, die ich fühle, ist innerlich. Möchtet ihr gnädig mit mir verfahren?« Aus ihren erstaunten Mienen sah ich aber wohl, dass sie von nichts unterrichtet sei. Ich erzählte ihr daher alles. Da ich zu Ende war, stand sie ganz zornmutig auf und sagte, »Ungehorsames Kind! Ich will euch nicht mehr strafen, als ihr durch den Verlust eures Kleinodiums gewitzigt seid, dass ich euch nicht mehr ersetzen kann. Jedoch die, die es euch genommen hat, muß eine Fee gewesen sein, weil sie die geheimen Kräfte der Dinge erkannte. Ihr sollt wissen, was ihr verloren habt.« Hierauf erzählte sie mir von den Wunderkräften der Nadel. »Sie sprengt alle Schlösser und Riegel, sie macht den, der sie trägt, unsichtbar auf sein Verlangen, welches die alte Diebin benutzt hat, und jeder, der mit dem Knopfe derselben berührt wird, bleibt unbeweglich stehen, bis ihn die Berührung der Spitze wieder lebendig gemacht hat. Indem die Fee mir dies umständlich vorgehalten, reiste sie unverzüglich von dannen, ohne dass sie mir verziehen hätte. Achtes Kapitel. Da ich das Alter erreichte, fuhr die schöne Lilla etwas beschämt fort, wo mein Vater wünschte, dass ich mir ein Ehegemahl wählen sollte, da schickte er zur Fee Pflasterhold und ließ sie um Rat fragen. Die Fee aber sandte mir einen Brief zurück, in dem geschrieben stand, »Kommt ein Ritter, der da ward noch einmal geboren, der die schöne Nadel bringt, welche du verloren, diesen hat zum Bräutigam dir die Fee erkoren.« Mein Vater aber war das verdrießlich über diese unbestimmten Worte und beschloss, sich gar nicht daran zu kehren. Er ließ daher das Kampfspiel anordnen, von dem ihr wisst und in dem ihr den Sieg davon getragen. Wenn ihr mich nun zu besitzen wünscht, so möget ihr ausziehen, das Kleinod zu erobern, das ich verloren gehen ließ. An die pflasterholdische Weissagung stoßt euch nicht. Erbeutet uns die Nadel, denn sie allein bringt ja Glück im Ehestand. Aber nun sagt auch ihr mir etwas von eurer Abkunft und eurem Leben, von eurem Glücks- und Anstern, denn mit den Gestirnen ist unser Los verknüpft. Da erzählte er ihr denn alles, und sie lächelte holdselig, als er ihr sagte, wie er zur Welt kam. Kaum hatte er beendigt, horch, da ertönte das Glöcklein zur Tafel. Sie sagte ihm, indem sie ging, »Möchtet ihr ein bequemeres Kleid anziehen und uns in den Saal folgen, wo getafelt wird?« Er zog ein leichteres Kleid an und folgte ihr. Aber jeder männiglich erstaunte, als er eintrat, so stattlich war er. Oft wurde die Gesundheit des Brautpaars getrunken. Mit dem frühesten aber zog er fort. Als er schon weit vom Schlosse war, kehrte er sich noch einmal um, und siehe, die schöne Lilla stand auf dem Balkon und grüßte ihn noch von Ferne. Da nickte er mit dem Kopf, es ward ihm wohl und wehmütig. Neuntes Kapitel. Als er aber nachdachte, was er zu tun hätte, da wurde er überaus traurig, denn wo sollte er hingehen, um die Nadel zu finden? 2 Tage streifte er fruchtlos umher, da kam er auch an den Wald, wo er erzogen ward. Und als er hineintrat, gedachte er der Gyrmantis und konnte nicht widerstehen, sie zu sehen, die schönlockige Pflegerin seiner Jugend. Er suchte das Haus, wo sie wohnte. Als er herankam, sah sie ihn von der Ferne und trat ihm entgegen, gar freudig in ihrem Herzen. »Liebster«, sagte sie, »hast du gefunden, was du gesucht hast?« »Ach nein, ich finde sie nicht, ich suche vergebens«, gab er zur Antwort. »Wie«, entgegnete sie, »du hättest kein Fräulein gefunden, die holdselig wäre und gut, um das du werben könntest und erproben, ob sie dir bestimmt sei?« »Ach«, sagte er, »das Fräulein habe ich gefunden, aber ihr Glück hängt an einer Stecknadel, wie meines an ihr.« Da erzählte er denn alles der Pflegerin seiner Jugend. Und Gyrmantis begann zu sprechen und sagte, »Nach allem, was ich von jener Alten höre, so möchte ich fast glauben, es sei dieselbe, die mich einst besucht hat. Damals kannte ich sie nicht, nun aber weiß ich, sie ist eine Fee, Pfefferlüsch mit Namen, sehr böse und zornmutig. Mögest du bei ihr dein Glück versuchen. Sie wohnt in diesem Walde, in einer strohdachnen Hütte.« Und die Königin zeigte ihrem Pflegesohn den Weg nach der Hütte und nahm gar rührend Abschied und versprach, zu seiner Hochzeit zu kommen. Bald sah Rosensohn die Wohnung der Alten und klopfte. »Herein«, erscholl eine krächzende Stimme. Er trat hinein, da saß die Fee Pfefferlüsch an einer Flasche Wein, in ihrem Halstuch aber erblickte er die Nadel, unten von Stahl, oben von Silber, den Knopf von eitel Gold. »Nun, was wollt ihr denn, schöner Herr?« sagte sie, »womit kann ich dienen?« Aber Rosensohn gegenredete kurzbündig, »Es ist hier von keinem Dienste die Rede, bei dem's auf euer Wollen ankömmt. Die Nadel sollt ihr wieder herausgeben, die ihr der schönen Lilla genommen habt.« »Gut, dass ihr kommt«, sagte sie, »da mögt ihr sie hinnehmen.« Hiermit zog sie sich aus dem Tüchlein. Aber Rosensohn merkte ihre Absicht, dass sie ihn damit berühren und festmannen wollte. Da kam er ihr schnell zuvor, schlug sie so derb auf die Finger, dass sie die Nadel fallen ließ, die er eilig aufhob. Kaum aber war dies geschehen, so drehte sie den kostbaren Zauberring um, den sie an der Hand hatte, und unter seinen Füßen tat sich der Boden auf, und er versank in eine finstere Kluft, in die kein Tageslicht hineinschien. Lange saß er in sprachloser Betäubung auf der feuchten Erde, so sehr hatte ihn dieser schnelle Wechsel ergriffen. Doch sobald er wieder zur Besinnung kam, da dachte er an die Wunderkräfte der Nadel, die er in Händen hielt, und daß alle Schlösser und Riegel bei ihrer Berührung aufsprengen. Er suchte nun rings an den Wänden die Türe auf, und als er sie gefunden hatte, berührte er das Schloss mit der Wundernadel, und siehe da, es sprang, und plötzlich stand er im Freien. Kaum war er einige hundert Schritte gegangen, da kam eine Krämerin auf ihn zu, mit einer Schachtel voll allerlei Raritäten. »Wollt ihr nichts kaufen, schöner Ritter?« sagte sie. »Wenn ihr eine Braut habt, hier ist manches, was sie ergötzen mag. Spangen, Ohrgehänge und Ringe, Nähkissen, Spindeln und Nadelbüchschen.« »Ihr kommt wie gerufen«, sagte Rosensohn, der nichts Arges dachte. »Ein Nadelbüchschen mögt ihr mir geben. Ich habe hier eine Nadel, die ich nicht heften kann an meinem Harnisch.« Und sie gab ihm ein Büchslein, aber ehe er die Nadel hineinsteckte, kehrte er's zuerst in der Hand um, und siehe, da waren bei 1000 Nadeln und immer mehr und mehr, je mehr er schüttelte. Alle waren sie wie seine, unten Stahl, oben Silber, von purem Gold der Knopf. »Nun mögt ihr herausfinden, was eure ist«, sagte die Krämerin höhnisch, und nun merkte er, dass es Pfefferlösch war. Er aber hatte die Nadel noch in der Hand behalten und ging nun getröstet seiner Wege. Und bald gelangte er zum Turme am Ende des Waldes. »Der Sohn der Rose ist da«, sprach er, »und kann euch helfen, durch einen Zauber helfen.« Er berührte mit der Nadel die Türe des Turms. Sie sprang auf. Ein Zwerglein trat heraus, hässlich, aber nicht widrigen Angesichts. Und der Ritter sprach, »Ich kenne euch. Ihr habt die Rose gebracht zur schönlockigen Pflegerin meiner Jugend. Sie hat mir euch oft beschrieben. Oder ist's nicht so?« »Ich bin's«, gegenredete das Zwerglein, »nun aber verliert keine Zeit und sucht die Krämerin einzuholen und mit gleicher List zu verderben. Eilet, ich folge euch in der Ferne.« Rosensohn ging nicht lange, da begegnete ihm schon die hämische Pfefferlösch und sagte, »Nun, ist eure Wahl schon getroffen, schöner Herr?« Rosensohn nahm eine traurige Miene an und sagte, »Ach, Mütterchen, ich bin in Verzweiflung, da mögt ihr alle Nadeln wieder nehmen und selbst die meine heraussuchen. Ich kann nicht damit fertig werden.« Hierauf übergab er ihr das Büchschen. Sie grinste vor Freude, weil sie das Kleinod dabei wähnte. Da sie sich aber wendete, berührte sie Rosensohn mit dem Nadelknopf, und mitten im Umdrehen blieb sie in schiefer Stellung am Boden gewurzelt. 11. Kapitel. Indes trat auch das Zwerglein hinter einem Gebüsche hervor, und da es den kostbaren Zauberring noch an der Hand der Pfefferlösch bemerkte, nahm er ihr ihn ab, indem er ihn an seinen eigenen Finger steckte. Aber wie erstaunte Rosensohn, als er auf einmal statt des leidigen Zwergleins einen schlanken Mann von mittlerem Alter vor sich stehen sah, der ihn umarmte, indem er ausrief, »Sieh in mir deinen Vater! Aber jetzt verlange keinen weiteren Aufschluss. Geh deiner schönen Hoffnung entgegen, an deinem Hochzeitstage soll dir alles klar werden.« Hiermit verließ er ihn, und Rosensohn stand lange, ehe er sich von seiner Verwunderung erholt hatte. Doch der Gedanke an Lilla verjagte jeden andern, und er setzte seinen Weg unter süßen Erwartungen fort. Am frühen Morgen des andern Tages langte er in der Hauptstadt an. Wie erstaunte Lilla, da sie ihn so frühe zurückkehren sah. Er sank zu ihren Füßen und übergab ihr die Wundernadel, die sie gar sorgfältig in eine Falte ihres Kleides verbarg. Als sie ihn aber von der Erde aufhob, da überreichte er ihr zitternd den Stängel der verblühten Blume. Sie, die wohl mit dem Sinne dieses Geschenkes bekannt war, empfing es mit klopfendem Herzen. Aber kaum hatte sie es berührt, so entfaltete sich die schönste, die vollste Rose aus dem abgedorrten Stängel. Der König aber bestimmte den folgenden Tag zum Hochzeitstage. Die Fee Pflasterhold traf noch abends vorher ein, sie war versöhnt und freute sich des holdseligen Brautpaares. Des andern Morgens meldete ein Läufer die Ankunft des benachbarten Königs mit seiner Gemahlin, welche der Hochzeit beizuwohnen gedächten. Als jedoch die Saaltüren aufgingen, da sah Rosensohn denselben, den er aus dem Turme befreit hatte. Ihm zur Seite aber erblickte er die Pflegerin seiner Jugend, die schön gelockte Gyrmantis. Diese ging auf ihn zu und sagte, ihn umarmend, »Erkenne nun in der, die dich erzog, deine leibliche Mutter, und in diesem meinen Gemahl, den ich so lange betrauerte. Es ist Pheristos, dein Vater.« Rosensohn stand freudig erstaunt, aber die holdselige Lilla lächelte überaus freundlich und sagte, »Möget ihr mir nun das glückliche Wunder begreiflich machen, das mich zu eurer Tochter macht, wenn ihr anders eurem Sohn meine Hand nicht abratet.« Da ergriff der König das Wort und sagte: »Es sei ferne von uns, dass wir ihn abhalten sollten von seinem Glücke, von einer Braut, die so gut ist und holdselig und die ihm das Schicksal bestimmt hat. Aber nun mögt ihr meine Geschichte vernehmen.« 12. Kapitel. Mein Vater, fing der König Pheristos seine Erzählung an, raubte einst der Fee Pfefferlüsch, die wir alle kennen und die ihm manchen verruchten Streich gespielt hatte, einen Zauberring, den nämlichen, den ihr hier an meinem Finger seht. Sie aber trachtete auf alle Weise, diesen Ring, in welchem ihre ganze Kunst gelegen war, wieder zu erbeuten. Aber mein Vater verwahrte ihn so gut, daß jede List an seiner Sorgfalt scheiterte. Als aber mein Vater starb, erbte ich sein Reich mit diesem Ringe. Nun ließ sie mir feierlichst ihre Hand anbieten, wenn ich ihr den bewußten Ring als Bräutigam verehren wollte. Ihr mögt leicht denken, wie sehr dieser Antrag verworfen wurde. Bald darauf vermählte ich mich mit dieser meiner schönen Gemahlin Gyromantis. Lange wandte Pfefferlüsch alles vergebens an, mich zu täuschen. Als aber die Königin von einem Knäblein entbunden war, da bot sich als Amme an, ohne dass weder ich noch sonst jemand vom Hofgesinde sie gekannt hätte. Als ich nun Pfefferlüsch eines Tags mit dem jungen Prinzen im Arm unbemerkt glaubte, entsprang sie durch eine Hintertreppe in die Gärten, um von da aus ihren Raub in ihre Waldhütte zu tragen. Ich aber sah sie vom Fenster aus, ahnete Verrat, und als wenn ich Flügel gehabt hätte, stand ich im Garten und eilte ihr nach. Aber leider war sie schon zu weit voraus. Sie erreichte ihre Hütte und schloss hinter sich zu. Ich merkte nun, dass es Pfefferlüsch sei, und geriet in Verzweiflung. Da rief sie mir heraus und sagte: »Euren Knaben mögt ihr gleich wieder haben, wenn ihr mir den geraubten Ring gebt.« Ich war froh, einen Preis gefunden zu haben, um den ich mein Kind erkaufen konnte, und schob ihr den Ring durch eine Spalte. Sie nahm ihn, ohne herauszukommen und mir meinen Sohn zurückzugeben. Ich harrte bis abends, indem ich ihr ununterbrochen zurief. Sie hörte aber nicht. Da übermannte mich der Zorn, und ich dachte nicht mehr an die Macht, die ihr durch den Ring verliehen war. Ich trat an ein Fenster, und da ein Rosenstock davor stand, so nahm ich ihn und durchwarf mit ihm die Scheibe, um in die Stube zu gelangen. Die Rosen wurden alle geknickt, eine einzige Knospe blieb unversehrt, und indem ich mir durchs Fenster Platz machte, da rief sie: »Wenn euch der Tod eures Kindes nicht lieber ist, als dass ich es euch zurückgebe, so steigt wieder hinunter.« Ich aber, der ich mich ganz in ihrer Gewalt sah, gehorchte ihrem Befehle. Darauf sagte sie: »Erst lasst mich diesen Schaden wieder gut machen.« Hiemit hob sie den Rosenstock auf, löste die geknickten Rosen davon ab, nahm eine Scherbe mit Erde und pflanzte die Wurzeln hinein mit dem noch übrigen Knösplein. Indem dies geschehen war, drehte sie ihren Ring herum und sprach unter mancherlei Gebärden: »Tue dich auf, o Knospe, dies Knäblein in dir zu verschließen.« Was sie wünschte, geschah in einer flüchtigen Sekunde. Ich stand lange betäubt über dies Wunder, das ich sah, ohne es zu begreifen. Endlich aber faßte mich die Verzweiflung. Ich stieß mit dem Fuß gegen die Hüttentüre, daß sie aufsprang. Da drehte die Fee abermals den Ring herum, und ich sah mich in der Zwerggestalt, in der mich meine Gemahlin erblickt hat. »Wollt ihr«, begann die Arge, »dass ich diese Rose schone und euch die Freiheit lasse, so versprecht mir, nie die Grenzen dieses Waldes zu überschreiten, solang ihr in dieser Gestalt lebt. Nie zu entdecken, wer ihr seid, und diese Rosenknospe niemals abzupflücken.« Ich mußte es versprechen, um das Dasein meines Kindes zu behüten. Aber da ich es selbst nicht durfte, so beredete ich ein Zwerglein aus dem Gefolge der Fee, mir jene Knospe zu brechen, und es gelang mir, meinen Sohn der Pflege seiner Mutter zu übergeben. Als jedoch Pfefferlüsch den Raub wahrnahm, ließ sie mich durch ihre Zwerge einholen, da ich den Wald nicht überschreiten durfte. Und sie sperrte mich in jenen Turm, aus welchem mich nur die Zaubernadel der Prinzessin Lilla befreit hat. In ihren Händen mußte der getrocknete Rosenstengel Blumen treiben, denn das verblühte Paradies der Kindheit schießt in der Liebe wieder auf. Hier endigte der König seine Erzählung, und die Fee Pflasterhold nahm das Wort und sagte: »Nun sehet, schöne Lilla, daß ich recht hatte mit meiner Weissagung.« Die holdselige Lilla aber küßte stillschweigend die Hand der gütigen Fee, und das Hochzeitsfest ward begangen mit großem Pompe und Frohsinn, und Mädchen sangen zur Harfe die Geschichte des Sohns der Rose und der reizenden Lilla. Die Nadel bewirkte Glück im Ehestande, und Lilla gebar ihrem Gemahl einen Sohn, der beide Königreiche mit Ruhm beherrschte. Aber noch heutigen Tages steht die Fee Pfefferlüsch unbeweglich am Wege, und die Wanderer fürchten sie noch jetzt und weichen ihr aus, wenn sie ihre Straße vorbeiführt. Ende von Rosensohn. Gelesen von Hokuspokus.